This is John Landis, and you're listening to Deep Red Radio. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur ersten Deep Red Radio Sendung der Nachkriegszeit. Kleiner Sperz am Rande der Neuzeit. Denn, wie wir schon angekündigt haben online, kehren wir zu unseren Wurzeln zurück. Denn nachdem wir in den letzten 4 Jahren eher den Fokus auf Einzelreviews gelegt haben, möchten wir zurückkehren zum Sendungsformat. Was bedeutet das? Wir versuchen uns jetzt 2-wöchentlich zu treffen in möglichst großer Anzahl an Mitgliedern. Heute hat das nicht ganz gereicht. Wir sind nämlich nur zu dritt. Schönen Gruß an den Stefan aus der Richtung. Tobi und Benedikt sitzen also neben mir. Wir wollen uns also regelmäßig treffen, eine Sendung von euch für euch kompakt einsprechen, bestehend aus verschiedensten Programmteilen. Dazu kommen wir dann später noch, und diese euch dann im Rhythmus von 2 Wochen präsentieren. Aber damit ihr auch nicht wie gewohnt auf eure Einzelreview-Kost verzichten müsst, schnippeln wir das Ganze dann auch schön auseinander und bringen das dann immer im Anschluss tageweise, sodass für jeden, was dabei ist, den Intensivhörer, der gerne eine Stunde plus ranhängt, oder wer nur 5 Minuten Zeit hat für kurze, knackige Filmbesprechungen. Wir haben uns ein kleines Konzept einfallen lassen, auch wie wir es früher so ungefähr hatten, möchten das Ganze immer einleiten mit so ein paar News, mit Sachen, die uns umtreiben in der Medien-, Kino-, Film-, Streaming-Welt, stellen euch dann unsere Filme unserer Wahl vor und haben meistens dann noch 1-2 Geschichten, die wir etwas tiefergehend besprechen wollen, wo wir dann ähnlich zu Filmbesprechungen, wie ihr sie auch schon kennt von unserer Seite, so 20, 30 Minuten einen Deep Dive wagen wollen. Wir haben den Stefan erwähnt, und auch wenn ihr das jetzt hört, es schon quasi 2 Wochen her ist, wollen wir nochmal auf seine 5 Minuten Ruhm hinweisen, die er beim Radio 1 mit Ausstrahlung am 4.1. hatte in der Sendung Schöne Woche. Dort hat er ganz aktuell zum Inhalt über Blade Runner gesprochen, der ja im Jahre 2019 spielt, und das ist auf jeden Fall sehr hörenswert. Er hat dort in 5 Minuten sein filmisches Wissen preisgeben dürfen, war aufgeregt, wie noch nie, hat er gemeint, aber es war ihm überhaupt nicht anzuhören, deswegen einfach mal reinhören, nochmal auf unserer Seite oder auch bei Radio 1. Ich gebe das Mikro mal ab. Warum haben wir uns das gedacht, Tobi? Warum zurück zu unseren Wurzeln? Ja, etwas mehr Fan-Nähe, etwas persönlicher das Ganze angehen. Das war, glaube ich, so die Hauptintention dahinter. Der Vorteil ist natürlich, wenn wir eine Show machen, ist das alles ein bisschen kompakter. Die ausschweifenden 10 bis 15 Minuten Reviews, die werden wir natürlich halt schon noch haben, hinten dran. Wenn wir Klassiker besprechen oder so, dann nehmen wir uns schon mal die 20 bis 30 Minuten. Aber ansonsten soll es halt schon relativ kompakt sein. Wir können näher dran sein, wir können schneller Release bearbeiten, wir können auf Kinosachen eingehen, wir können auf News eingehen, und das sind eigentlich so die Sachen im Groben und Ganzen. Zwischen den Intervallen, also den 2-Wochen-Intervall, werden halt die Einzelreviews kommen, und sowas wie Interviews, die Specials, Berichte etc., das kommt alles sozusagen zwischen rein und finden sozusagen keinen Weg in die Show außer einer Erwähnung. Und da komme ich gleich mal zum Punkt. In den nächsten Wochen, oder besser gesagt im Januar, wird auf jeden Fall Summer of 84 als Interview kommen und ein Interview mit Simeon Halligan, das als Video und Podcast zur Verfügung stehen wird. Inklusive einer, bei Summer of 84, einer Exklusivverlosung eines sehr geilen Preises. Genau, beides zurückzuführen natürlich auf das Hardline Festival, welches wir alle im letzten September besucht hatten und ihr sicher schon die eine oder andere angekündigte Berichterstattung noch vermisst, aber das war so ein bisschen teilweise auch das Problem, dass wir natürlich auch alle als arbeitende Bevölkerung und nicht hauptberufliche Podcaster, soll immer wieder erwähnt sein, die keinerlei finanzielle Unterstützung hier haben, natürlich auch zeitlich beschränkt sind, deswegen auch in dem Zuge nochmal ein kleines Dankeschön für die viele Geduld der Verleiher, wenn wir mal Sachen nicht ganz so zeitnah besprechen, manches ein bisschen länger liegen bleibt, nicht ganz VÖ-relevant dann mehr ist. Daran wollen wir auch mit dem neuen Format letztendlich arbeiten und Besserung geloben. Und nun wollen wir mit so einem kleinen tagaktuellen Aussichten starten, was uns am Anfang des Jahres 2019 alles so medial heiß macht, anmacht, worauf wir warten, worauf wir kaum noch warten können, was wir vielleicht vor kurzem gesehen haben. Ich habe einen polnischen Klassiker gesehen. Das polnische Kino entdeckt man jetzt gerade sehr langsam wieder, außerhalb von Polen wahrscheinlich. Und es ist in vieler Munde, vielleicht nicht in vieler Munde, aber dass Martin Scorsese sich zumindest für einen Film sehr interessiert, den er wohl restauriert derzeit. Und zwar geht es um den polnischen Film Pharao. Es ist ein Monumentalfilm von 1966, inszeniert von Jerzy Kawalerowicz, nach einem Roman von Borisław Prus. Dem Film wurde später, nicht als er aktuell war, später gerne nachgesagt, er wäre nicht historisch korrekt. Das ist korrekt, dass er nicht korrekt ist, aber zu dem Zeitpunkt, als das Buch herauskam und der Film, war er korrekt, denn nach damaligen wissenschaftlichen, historischen Erkenntnissen war der Film tatsächlich richtig. Und zwar geht es um das Ende der 20. Dynastie im ägyptischen Herrschertum, um die Pharaonen. Es geht um Ramses XII. Und Ramses XIII. Die finden heute kaum noch Erwähnung, weil es die vielleicht auch gar nicht gab. Es ist halt schwierig, gerade auch der Anfang und auch das Ende dieser 20. Dynastie, das war ca. 1190 vor Christus, ist nicht so ganz so einfach herzuleiten. Der Film hatte großen Ruhm international, Nominierungen, Goldene Palme, Oscar. Der Film ist intelligent, sehr düster und ernst, also weit weg von den US-Prunk-Monumentalfilmen, wobei epochal ist er wirklich. Mehr als 2000 Statisten wirken mit. Das waren sowjetische Armeesoldaten, die dort quasi sich in historische Gewänder zwängten. Und gedreht wurde auch an Originalschauplätzen, weshalb man nicht so viel bauen musste in Ägypten. Aber man hat auch gebaut und das auch sehr eindrucksvoll. Es wurde aber auch in Polen gedreht, zum Beispiel eine Nilszene, ist ganz witzig. Das sind halt so ein paar schöne Laubbäume und zwischendurch hat man mal eine Palme hingepflanzt, um das Ganze etwas authentischer wirken zu lassen. Geht aber nicht in Trash ab. Der Film ist wirklich durchweg von einer sehr, sehr tiefen Anspannungen geprägt und er ist erzählt eigentlich nur den Verfall eines Systems. Auch als Ägypten quasi schon mit den ganzen Pharaonen eigentlich am Ende war, unterwandert von religiösen Kräften und auch von Libyen, die ja auch dann immer größer wurden und so weiter. Auch das Judentum findet eine Rolle in dem Film. Wirklich eine rundum mal eigentlich ein ganz anderer Monumentalfilm. Und möchte ich noch sagen, eine tolle Kamera. Also wirklich alles, was man sieht, ist wirklich wunderbar eingefangen. Zum Beispiel, wenn ein Postbote, sag ich mal, ein Depeschenbringer durch schier hunderte von Leuten hindurchläuft, wartende Soldaten und die Kamera einfach mitgeht und auch durch die Reihen ohne Schnitt. Wirklich hervorragend gemachter Film, möchte ich unbedingt empfehlen. Gibt es übrigens jetzt gar nicht zu haben im Moment. Ich empfehle ihn trotzdem. Es gibt eine alte DVD von EMS. Die wird schwer zu kriegen sein und wenn, dann vielleicht sehr teuer und es ist fraglich, wie gut die Qualität damals war. Aber schaut nach, wenn ihr den Film irgendwo findet, schaut ihn euch an. Das ist wirklich großartig. Ja, da mache ich mal die Überleitung. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das mich überrumpelte. Der goldene Handschuh von Heinz Strunk. Warum dieses Buch in der Show landet, hat viererlei Gründe. Zum einen wurde es von meinem Stammrezensenten Dennis Scheck empfohlen. Zum anderen handelt es sich um einen halbbiografischen Roman oder eher eine Momentaufnahme vom Serienmörder oder Frauenmörder Fritz Honka. Des Weiteren ist die Medienschau bei DRA ein vielschichtiger Tummelplatz. Und zu guter Letzt feiert pünktlich zur Berlinale Veit Akins Verfilmung ihre Premiere. Da ich mich, wie einige wissen, auf True Crime und im Speziellen für Spielfilme und Serien wie Zodiac und Mindhunter interessiere, wollte ich mir diese 250 Seiten nicht entgehen lassen. Um was genau geht es? Ich zitiere mal eben den Pressetext in eingedampfter Form. der es meiner Meinung nach schon ziemlich gut auf den Punkt bringt. Dieser fantastisch düstere, grellkomische und unendlich traurige Roman handelt von Fritz Honka, ein Frauenmörder aus der untersten Unterschicht, der 1976 in einem spektakulären Prozess schaurige Berühmtheit erlangte. Honka, ein Würstchen, wie es im Buche steht, geistig und körperlich gezeichnet, durch eine grausame Jugend voller Missbrauch und Gewalt, fand seine Opfer in der Hamburger Absturzkneipe zum Goldenen Handschuh, eine 24-Stunden-Kaschemme am Hamburger Berg, die eine Parallelgesellschaft zwischen Alkohol, Sex, Elend und Verbrechen vereinte. Hier ein kurzer O-Ton aus dem Buch, gelesen von Heinz Strunk. 3 Uhr morgens an einem eisigen Tag im Februar 1974. Der kleine, schiefe Mann mit dem eingedrückten Gesicht und den riesigen Händen sitzt seit 12 Stunden auf seinem Stammplatz an der kurzen Seite des L-förmigen Tresens und redet auf seinen Nebenmann ein. Ich kannte mal eine, die habe ich geliebt. Irgendwann war sie weg, aber ich weiß, dass sie wiederkommt. Die hat immer so gut gerochen. Einmalig war das. Dieses ganze parfümierte Fleisch. Da denke ich noch mein Leben dran. Der Leberfleck am Bauch und alles. Aber wenn die einen so sieht, wie jetzt gerade, so weit kann man ja nicht wegsinken, dass einem das egal ist. In dieser lakonisch trostlosen Stimmung, die wie so eine graue Decke über Hamburg hängt, verbleibt auch der Roman. Strunk zeichnet ein Bild von Hamburg, das man zum Teil bis in die 90er Jahre in verschiedensten Formen, auch in vielen anderen Städten, quer durch die Republik finden konnte und immer noch finden kann. Ob diese nun Absturzkneipen, wie im Fall des Romans genannt, oder wie bei uns hier im Osten gern Stiefelkneipe getauft wurden, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Strunk wollte das Elend zeigen, die durchs Raster gerutschten oder auch den Ausschuss der Gesellschaft. Und um diesen Roman halbwegs ertragen zu können, hüllt Strunk die Handlung in blumige und groteske Worte, wie zum Beispiel die Braunsche Röhre, Bezeichnung für eine Cola, oder eben komplette Neuschöpfungen wie Schmiersuff, Vernichtungstrinken, Verblendschnäpse oder Stutzbier. Auf Honka und die Nebenhandlungen möchte ich jetzt auch gar nicht groß eingehen, denn ich spare mir dann für die Detailbesprechung des Films auf. Also von mir gibt es für Heinz Strunks Goldenen Handschuh eine klare Leseempfehlung. Der Roman erschien 2016 über den Rowohlt Verlag und den kann man mittlerweile für einen schmalen Euro ergattern. Also ich habe ein Buch noch nicht gelesen, weil es erst gestern quasi als mein mir selbst gemachtes verspätetes Weihnachtsgeschenk im Briefkasten lag. Und zwar ist es der Hörspielband von Die Welt der Meister, das Magazin. Ich bin ja schon so Rand-He-Man-Fan, ohne jetzt so richtig großer, harter Sammler zu sein, im Gegensatz zu vielen anderen auf diesem Planeten. Aber was die Herausgeber Miriam Kastner und Marc Knobloch dort auf die Beine stellen mit diesem Magazin und auch jetzt speziell mit diesem Sammelband über die Hörspiele, finde ich schon ziemlich klasse, weil ich habe jetzt als Kind, glaube ich, sogar nur 4, 5 von den Kassetten gehabt, aber die natürlich rauf und runter gehört. Es waren auch meine Lieblinge, weit über Batman und Turtles oder Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg angesiedelt. Und jetzt das mal so auf einen Schlag zu haben, so einen Episodenguide, der nämlich nicht nur diese alten He-Man-Hörspiele von Europa, sondern auch die ganzen She-Ra-Geschichten schön auflistet, ein bisschen Inhaltsbeschreibung macht, paar schöne Zitate raushaut. Das ist doch für den Sammler und Komplettisten eine echt gelungene Sache und auch zu einem vernünftigen Preis. Ich denke, da werdet ihr von uns vielleicht auch nochmal in der Folge was etwas größer Angelegtes hören, weil der Tobi signalisierte mir gerade über den Tisch, dass er da auch ein bisschen was im Regal stehen hat. Da werden wir uns mal reinlesen und wieder die alten Zeiten aufkommen lassen. Auch vor allen Dingen, um jetzt so die Brücke zu heute zu schlagen, da ja auch auf Netflix gerade relativ frisch diese neue She-Ra-Serie läuft. Ich habe mal so 5 Minuten geguckt, dann musste ich leider wieder ausmachen, weil auch wenn ich mir sagen lassen habe, dass das inhaltlich ziemlich dufte sein soll, kam ich einfach nicht über diesen sehr kindgerechten und von Osteinflüssen geprägten Animationsstil hinweg. Und es ist, also wenn da Hordak so eine kleine lustige Witzfigur ist, das ist halt irgendwie, naja, dafür habe ich das immer zu ernst genommen und nehme das auch jetzt noch zu ernst. Und ja, wir warten genau wie bei dem Heinz Strunk Buch auf die Verfilmung, die aber noch wahrscheinlich noch schon viel länger in den Wolken steht, ob sie überhaupt noch kommt, nach der Dolph Lundgren'schen aus dem Jahre, wann war es, 86, 87, nochmal was Zeitgemäßeres und auch ein bisschen mehr auf Eternia und Snake Mountain. Vielleicht ereilt es uns noch in dieser Lebenszeit. Haben wir sonst noch irgendwas, was uns umtreibt? Also ich kann noch die Ankündigung machen für unsere nächste Sendung, auf jeden Fall schon, die ihr dann Ende Januar hört. Dort wollen wir dann nicht mehr ganz taufrisch, weil er ja schon am 19. in den Kinos anläuft, noch ein bisschen den Glas besprechen. Mit Rückblick natürlich auch auf Unbreakable und Split oder auch das Gesamtwerk vom M. Night Shyamalan. Und haben wir sonst noch schon was, was wir ankündigen können? Nö. Lasst euch mal überraschen. Und damit würde ich jetzt erstmal die Medienschau schließen. Am 17. Januar startet in den deutschen Kinos Raus, natürlich 2019, der neue Film von Philipp Hirsch. Und wenn ich richtig geguckt habe, war es auch mit einer seiner Initialen, wenn nicht der Initiale, denn der Regisseur aus dem schönen Krimi-Show, gar nicht so weit weg von uns hier, ist Jahrgang 1973 und startet jetzt erst durch. Er hat vorher, und da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück, Heaven Shall Burn Videos inszeniert. Und das vor allen Dingen bis jetzt in seiner Vita stehend. Jetzt widmete er sich diesem Film, bei dem man sehr doll sieht, woher er kommt. Aber erstmal zum Inhalt von dem, was der Farbfilmverleih bald in die Kinos bringt. Hier nochmal ein recht herzlicher Dank für den Vorab-Stream und die Möglichkeit einer Sichtung. Der Hauptdarsteller heißt Glocke. Der ist so Teenager in den besten rebellischen Jahren. Und bevor er raus will er erstmal rein. Einerseits so in die coole Anti-Szene, also die mit der hierigen Gesellschaft nicht so richtig zurechtkommen, ein bisschen rebellieren gegen das System, verständlicherweise oder auch nicht. Auf jeden Fall tun sie es. Er will sich da hervortun, auch ein bisschen, um einer gewissen Dame zu imponieren. Da will er nämlich auch rein. Genau, das wird auch ziemlich direkt angesprochen, sein Ansinnen. Und naja, er macht das Ganze vielleicht ein bisschen aus den falschen Beweggründen. Denn die zünden dann ein Auto an, so eine Bonsenkarre, so von einem richtigen Zuhälterbonsen. Und er lässt sich aber dabei fast im Nachgang erwischen und wird dabei auch noch so richtig schön dämlich gefilmt. Und bei unserer Social-Media-Verbreitung ist das Ganze natürlich schnell im Netz und er ist da bald, in Anführungszeichen, der Held, aber natürlich auch ordentlich gesucht und im wahrsten Sinne des Wortes ist die Kacke am Dampfen. Ne? Und er will dann letztendlich raus. Er ist ein bisschen enttäuscht, dass er da auch hängen gelassen wird von seinen Gefährten, die dann auf einmal dann doch keine Freunde mehr kennen, weil am Ende ist dann in der Gefahrensituation doch jeder sich selbst der Nächste. Und da hat er im Internet eine Seite gefunden von jemandem, der Follower sucht, allerdings nicht digital bei Facebook, so wie wir es tun zum Beispiel, sondern einer, der mit einem Rucksack ins Gebirge gehen will und dort eine alternative, Lebensform leben möchte mit neuen Anhängern. Und da ist wohl das Credo ausgelobt, an dem und dem Tag in den und den Zug setzen, dort und dort treffen, schöne rote Mütze auf und los geht's. Und der Glocke, für den, da er eh auf der Flucht ist, leuchtet das ein und sagt, er macht da mit. Und es kommen tatsächlich ein paar Leute an, sind nicht ganz so viele, wie sich manch einer vielleicht erwartet hat, denn am Ende sind es nämlich nur 5. Die machen sich dann auf in den Wald und gehen letztendlich raus. So ein bisschen raus aus unserem hektischen Leben, raus aus der Bilderflut, raus aus der staatlichen Ungerechtigkeit, wie zumindest die jungen Teenager das empfinden. Die kommen auch alle so aus diesen Influencer-YouTuber-Kreisen, haben auch so Spitznamen wie Porno-Queen oder Elefantenreiter. Also die sind halt auch irgendwie schon alle so ein bisschen Persönlichkeiten der Internetöffentlichkeit und man steht halt immer im Fokus. Das ist alles ganz schnell und jetzt fahren sie so ein bisschen runter und erleben so Sachen zusammen. Es gibt ja auch eine Nazi-Szenen-Aussteigerin. Das ist auch ein Fakt, der gar nicht mehr so viel behandelt wird, weil es ja auch darum geht, die Regel keine Vergangenheit mitzubringen, sozusagen, sondern neu durchzustarten in das ganze Produkt Heimat und die Heimat Natur. Ja, dahin zurückzugehen und Natur am Stück ist dann auch gar nicht so einfach zu finden, denn immer wieder zwischen Wäldern und Wiesen finden sich auch mal Tankstellen und Restaurants, wo sich dann nochmal kleine Ereignisse anbieten, die zu erleben sind. Aber ganz schnell versucht man natürlich auch klarzumachen, dass die Romantik der Natur und die Romantik des Aussteigens und die Romantik der Anarchie gar nicht so romantisch sein muss und auch gar nicht so einfach ist. Vor allen Dingen, wenn man konsequent ist und das zeigt der Film auch ganz gut, dass sie zumindest am Anfang schon noch irgendwann auch aus purer Verzweiflung nach, diese kleinen zivilisatorischen Einschübe wie die von dir angesprochene Tankstelle oder das Gutshaus mitten im Wald dann doch sehr gerne hinnehmen, weil wenn du tagelang nur Bären gefressen hast und das mit dem Angeln, mit dem Speer nicht so richtig klappt, dann ist dann das Essen, was man sich auf die etwas leichtere Art da klauen kann oder kaufen, dann doch eine ganz willkommene Alternative. Und da zeigt der Film uns auch, wie sehr unselbstständig wir natürlich logischerweise auch geworden sind mit solchen Dingen. Aber die lösen sich immer mehr. Was mir aufgefallen war, auch technisch sehr gut, für mich eher nervig, unterstützt wird mit der Kamera. Sowohl der Regisseur als auch sein Co-Autor, Regisseur ist der Philipp Hirsch, sind ja eher aus dem Kamerafach kommend und man merkt das an der Visualität des Films. Und was am Anfang eine extrem nervig und kurz geschnittene Wackelkamera-Geschichte ist, wird am Ende immer ruhiger. Also es passt ja dann letztendlich zum Verlauf und zu der Selbstfindung, obwohl es mich trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin da wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Zielgruppe, gerade der Anfang sehr stört, mich nicht abholt. Und ich denke mir halt immer, man kann auch Hektik anders inszenieren, aber wahrscheinlich muss man es so machen, damit unsere immer die jüngeren Gruppen, wo die Zielansprache ja auch hingeht, wahrscheinlich bei dem medialen Overkill sich auch wieder findet, so ein bisschen, den sie täglich erleben. War das bei dir ähnlich? Hattest du auch diese Anwandlung gefühlsmäßiger Natur? Nein, nicht ganz so doll. Aber ich fand es auch jetzt gerade am Anfang gar nicht erstmal so schlecht, weil ich finde, diese Einführung beschreibt ganz gut dieses Zitat, im Prinzip könnten wir alle glücklich sein, und zeigt eben aber, was eigentlich so zwischen Konsum und Gewalt, was da so alles existiert. Ich hatte jetzt eher noch größere Angst, dass unsere Hörer gar nicht genau wissen, wo sie sich befinden, denn wenn du sagst, wenn man eine ganze Woche und ein paar Tage Bären isst, könnte man auch in Kanada sein und Braunbären essen. Du meintest die Früchte am Strauch und es spielt in Deutschland und es beginnt so ein bisschen im Harz und geht dann bis in die Alpen, gedreht also, wurde auch in Südtirol. Also damit habe ich ein Problem, weil ich glaube, da hat man es nicht so ernst genommen mit dem, wo man gedreht hat und wo das spielen sollte, weil ich meine auch mal zwischendurch ein Schwarzwald-Schild gesehen zu haben, und ich glaube, also das Harz war wirklich nur der Dreh. Ich dachte, es spielt im Schwarzwald, auf einmal waren sie im Hochgebirge, was ja dann laut IMDb Südtirol gewesen ist. So eine richtige Verortung war wahrscheinlich auch relativ egal, darum ging es nicht, aber ich glaube, da nimmt man es geografisch, man hat auch eher geguckt, wo kann man jetzt schön Hintergründe und Szenerien finden, als da jetzt eine logische Geografie in den Film zu zimmern. Also es wäre auch spannend, das mal nachzuverfolgen. Bin ich auch immer jemand, der da guckt, wie korrekt das ist. Aber ist wahrscheinlich zweitens, es spielt in Deutschland. Sie haben keine Grizzlies gegessen, sondern eher so Blaubeeren etc. Was mir noch bei solchen Filmen, also prinzipiell will ich sagen, dass ich ihn gesamtheitlich für einen guten Jugendfilm empfinde, den Film. Keine Frage. Was mich bei solchen Sachen aber ein bisschen ärgert, ist, dass er eigentlich zu sauber ist. Das heißt, für mich wäre viel interessanter als Diskussion beim neuen Überleben in der Natur, wie zum Beispiel, was ja heute flächendeckend einfach als eine Modeerscheinung ist oder eben einfach dazugehört zur Körperhygiene, dass er sich Damen, aber auch Herren sehr gerne einer Intimrasur unterziehen und dass solche Sachen nie thematisiert werden. Das heißt, wie lange hält denn das die Dame aus, die sich sehr ihres Äußeren bewusst ist, und auch natürlich, die Damen sind, man sieht es zumindest an den Armen, unter den Armen, sind natürlich rasiert, und ich finde es immer sehr spannend, wie sowas aussehen würde, weil viele das heutzutage schon als unhygienisch empfinden, wenn man mal sich 5 oder 10 Tage nicht rasiert in Intimbereichen. Das finde ich spannend, aber hier nicht, weil das nicht angesprochen wird, genauso mit Make-up und ähnlichen Sachen. Interessant fand ich das Thema Kondome dann zum Beispiel, dass man eben doch nicht ganz rausgeht, sondern sagt, ja, wir sind jetzt hier in der Natur, wir leben jetzt mit der Natur, von der Natur, aber hast du Kondome dabei? Coitus interruptus, weil ja, gibt's da nicht, ne? Ja, ja, kein genau. Plastik. Und dieses ganze Hippie-artige, was der Film ja auch verkaufen will, für eine jüngere Gesellschaft, funktioniert dahingehend nicht, aber das ist ja auch gut, weil am Ende droht das ja eh alles irgendwie zu scheitern, oder findet man eine Lösung? Und darum geht es ja in diesem Film auch. Aber es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich einfach aus dem Alltäglichen her mal besser gewusst. Ich finde das auch immer alles sehr leicht dargestellt. Geh mal bitte einmal heute barfuß durch den Wald. Das möchte ich mal sehen. Ein normaler Waldboden, wo man so wie eine Fee und Elfe dahinschreitet, wie das in solchen Filmen ist. Auch hier, ich könnte es nicht, glaube ich, weil es doch was anderes ist, wenn man das nicht kennt. Interessanterweise hatten auch einige der Protagonisten, die da auftreten, dann doch irgendwie ein bisschen Kenntnisse, wie man richtig Feuer macht oder wie man sich ein bisschen so Hausmittelchen, ja, das hat mir Oma erzählt und so. Da ist man dann schon, also die sind nicht ganz so dumm in ihrer Situation, wie sie hätten sein können eigentlich. Also man tut es nicht als völlige, ja, Nichtswisser hinstellen, diese Jugendlichen, die ja auch noch ihre Konflikte untereinander austragen müssen. Aber ja, ich finde den Film trotzdem viel zu sauber. Auch wenn es an der einen Tankstellenszene ja diesen Ausspruch gibt, du stinkst, ja. Obwohl die alle noch recht frisch aussehen, zumindest äußerlich. Aber das will ich jetzt nicht als Kritikpunkt für den Film, einfach nur als Idee. Wenn dann der zweite Teil kommt, möglicherweise eher nicht. Aber dann könnte man mal diese unangenehme Sache mit der Intimrasur vielleicht nochmal in Angriff nehmen. Genauso wie bei allen Historienfilmen, die irgendwo im tiefsten Mittelalter spielen. Und ja, genau. Alle gut geschäft sind. Nein, ich hatte das meiste Problem, aber das ist wahrscheinlich, weil ich dann auch nicht erst seit kurzem der Zielgruppe entglitten bin, mit den Motiven, wie man innerhalb dieser Gruppe miteinander umgeht, in den gewissen, wir verraten es jetzt nicht, Gefahren oder Plot-Twist-Situationen, das war mir zum Teil, entweder war es zu seicht oder viel zu krass, wo ich mir denke, wie kommt man denn jetzt auf diese Ideen bei allen möglichen Rachegedanken, die da mal aufkommen können, sich dafür zu entscheiden, das wirkte dann auf einmal während das andere, wie du man, schon sagst. Man kann das Wort mal sagen, es gibt Folter in diesem Film. Genau, und während vieles andere noch viel zu glatt ist, noch viel zu geleckt, die da mehr oder weniger am Anfang ganz schön durchrutschen, oh, da regnet es mal und so, das dauert 10 Mal, bis er den Fisch erwischt, aber erwischt ihn und der eine kriegt das Feuer nicht hin, die andere kann es machen und die flutschen da alle noch relativ gut durch, dafür, dass sie eigentlich schon relativ lange unterwegs sind und hinten raus, da kommt auf einmal so BÄM, so eine harte Szene, wo man denkt, oh ja, da hat sich aber schon viel Frust aufgestaut. Übrigens ist diese harte Szene gut gemacht, das muss ich mal sagen, also ihr dürft euch mal drauf freuen, was das ist, die ist handwerklich gut umgesetzt. Richtig, und was ich dem Film auch noch zugute halten will, auch wenn ich ihn jetzt selber nicht so übermäßig gut fand, ist halt, dass er zum Unterschied zu vielen anderen Filmen dieser Zeit nicht so richtig blicken lässt, wo es hingeht. Ne? Also da sind viele Möglichkeiten offen, wie der Verlauf sein könnte. Und am Ende ist es jetzt auch nicht super Seltenes und kein super Clou, aber es ist nicht so, dass man nach 5 Minuten genau weiß, so. Und das ist ja immer schon mal ein gutes Prädikat für einen Film, wenn der ein bisschen mystisch bleibt die ganze Dauer über. Und ich finde, man kann es sich auf jeden Fall anschauen, gerade eben ein jüngeres Publikum. Und genau da entbietet sich eine Chance, bei uns Fan zu sein, denn Max, du hast doch noch irgendwas im Petto. Naja, ich hatte im Petto dann in dem Moment, wo die Fans das jetzt hören, dürfte der 16.01. sein. Am 17. geht der Film los. Die Verlosung lief bis zum 15.01. Ihr habt hoffentlich bei Facebook und auf unserer Seite nachgeguckt und teilgenommen und dort euch für 2x2 Freikarten qualifiziert. Ansonsten werden wir auch wieder mal auch in dieser Sendung noch ein paar andere Verlosungen haben, die dann auch zeitnah stattfinden. Also rein ins Kino, schon alleine, um diese Art von Film zu unterstützen, der hier natürlich auch mit Filmförderung gefördert wurde. Jetzt fällt es mir gerade ein, auch so mitteldeutsche Filmförderung. Deswegen musste man wahrscheinlich auch im Harz drehen, auch wenn es da eventuell gar nicht spielt. Aber trotzdem Projekte, die natürlich auf eine Zielgruppe schielen, aber wo man hat versucht, ein bisschen weg nur vom Arthouse zu gehen, auch auf eine unterhaltsame Basis und man eigentlich mal gucken muss, wie erfolgreich sowas dann sein kann. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Don't want to see it. Coming on in 20 minutes. Can't wait around to see it. Branovich. Video. It's the only way to get what you want to watch when you want to watch it. Action. Adventure. Horror. Comedy. Drama. Suspense. Romance. Great entertainment. Always a great value. Video, it's what you want to watch. Van Damme, groß aufgedruckt auf einem Cover. Das zieht noch, in der Tat. Und auch mich hat es gefasst. Ich habe mir einen Film angeschaut, den er jetzt fernab seines amerikanischen Direct-to-DVD Home Cinema macht. Und zwar, mir war das gar nicht bewusst, ich kenne eigentlich bloß Jean-Claude Van Damme, den Film, also JCVD, der ja sehr dramatisch ist und er auch sein Leben persifliert, aber auch ernst nimmt, wo er sehr viel von sich preisgibt. Und sonst ist er eher in den USA ja mit diesen 5 Millionen Dollar Filmen beschäftigt, à la Seagal und Lundgren, die da ja auch in einem ähnlichen Sumpf vegetieren, möchte ich leider sagen, wobei Van Damme da immer noch die bessere Figur macht und auch wesentlich bessere Produkte anbietet. Aber jetzt rede ich über Lucas. Das ist der Originaltitel, im deutschen Verleih als The Bouncer bekannt, was so viel heißt wie der Türsteher. Es ist ein Euro-Action-Film, wobei Action gar nicht so im Vordergrund steht, auf Französisch gedreht, also auch in einer Sprache, der er schon mal seit Geburt an zumindest mächtig ist, der Jean-Claude. Und er spielt natürlich auch in seiner Heimat in Belgien, genau gesagt in Brüssel. Wobei das jetzt gar nicht so wichtig ist, eine große Stadt in Europa. Die Geschichte ist relativ traditionell, also er ist erstmal eine undurchsichtige Person, er arbeitet eben als Sicherheitsperson in einer Disco, er hat eine Tochter, ist alleinerziehend, die Tochter geht auf eine Schule, die viel zu teuer ist für das, was er verdient, das sind so Elemente, die man öfter mal findet, also er muss immer bangen um das Geld, dass er das alles zusammenbekommt und er bekommt recht schnell ein Problem, und zwar in dem Club, in dem er arbeitet, sorgt er für Ordnung, weil ein Mann eine Frau schlägt und er ihn zurechtweist. Dabei passiert ein kleiner Unfall, er will ihn schlagen, das heißt, der böse Gast will den Lucas schlagen. Lucas tritt beiseite, der Mann fliegt hin, stößt sich den Kopf ganz böse. Man denkt erst, oh Gott, der ist tot, aber ist er nicht, er ist nur verletzt. Aber trotzdem ist es der Sohn eines hohen EU-Parlamentsabgeordneten und deshalb fliegt er mal schnell raus. So, und nicht nur das, natürlich sind da viele Kräfte am Wirken und somit hat er auch Stress mit der Polizei. Aber der Kommissar sagt, pass auf Junge, ich helfe dir, wir vergessen die Sache oder ich lasse dich gut dastehen und dafür hilfst du mir. Denn Lucas ist rausgeschmissen worden und fängt woanders neu an, und zwar bei einem ziemlich fiesen Unterweltboss, dem man nachsagt, dass er Haufen Kohle mit Falschgeld verdient. Also muss er spionieren, um sich ein bisschen reinzuhalten. Ja, natürlich ist da immer wieder die Tochter als Druckmittel von beiden Seiten am Ende. Das heißt, der Kommissar nutzt ihn genauso aus und die Tochter wie auch der Schurke. Und es kommt natürlich dann, wenn man Druck von allen Seiten hat, ist man in die Enge getrieben und reagiert nur noch wie ein wildes Tier. Und natürlich ist das bei Jean-Claude Van Damme genauso. Beziehungsweise bei Lucas. Der Film ist wirklich gut. Und da sieht man auch, dass der Film war auch ein bisschen günstiger als seine amerikanischen Filme möglicherweise in den letzten Jahren. Aber man sieht eben, dass man hier mit etwas weniger Geld auch mehr erreichen kann. Aber ganz wichtig ist natürlich Julien Leclerc, der den Film inszeniert hat, der auch schon so Crime-Sachen gemacht hat in Belgien und Frankreich, der aber auch ein Händchen hat für Atmosphäre, für Kamera, für eine gewisse Rohheit in den Bildern. Der Film ist einfach, es gibt keine Effekte. Es gibt auch nicht großartig irgendwelche Action-Szenen. Van Damme ist auf jeden Fall fit, er zeigt auch dort, dass er zuschlagen kann. Aber er ist auch nicht der Übermensch. Es gibt da ein fieses Casting für seine neue Stelle. Da sind halt 5 üble Schläger unten drin. Und er sagt, der Chef vom Laden oder der Betreiber, wer zuletzt steht, kriegt den Job. Und dann geht's los. Und das sind so eine wilden Szenen, die auch ganz gut funktionieren. Ansonsten muss man sagen, ist der Film tatsächlich nicht irgendwie dramaturgisch besonders. Er ist einfach, aber auf dieser Einfachheit funktioniert er wunderbar. Und er ist definitiv kein B-Film. Das möchte ich nicht sagen. Also dafür ist der Film wirklich einfach zu gut gemacht. Die Bilder sind dunkel, düster gehalten. Die Kamera folgt ihm ganz oft überall hin. Man ist immer sehr nah dran. Und das macht in der Tat großen Spaß. Das Ganze gibt es auf DVD und Blu-ray und sicherlich auch digital bei Konstantin Film käuflich zu erwerben oder zu leihen. Ich kann sagen, ich war beruhigt und vor allen Dingen zufrieden, dass ich einen guten, bis jetzt späten Jean-Claude Van Damme Film gesehen habe, den ich auch wirklich, ohne jetzt lügen zu müssen, gerne weiterempfehle. Antiviral aus dem Jahr 2012 spielt in einer nicht fern angesiedelten Zukunft, in der Fans sich die Viren ihrer Idole und Vorbilder injizieren lassen können. So kann man als Fan einer Schauspielerin zum Beispiel gleich ihre Krankheiten am eigenen Leib erfahren. Also Fanservice der intensiven Art. Und um das Ganze noch ein bisschen zu pervertieren, gibt's in dieser Welt auch Bistros und Imbisse, in denen man Promi-Steaks aus einer Genzucht erwerben und verzehren kann. In dieser Welt arbeitet Sid March als Verkäufer einer Virenklinik, die mit vielen Stars und Promis Exklusivverträge hat. Allerdings ist Sid auch nicht vor dem Startum oder Starkult gefeit und spritzt sich diese Viren in Regelmäßigkeit. Zum einen für die eigene Wollust wahrscheinlich und zum anderen auch für den Schwarzmarkt. Das hat aber irgendwann fatale Folgen, denn einer der größten Stars, Hannah Geist, stirbt an einer vermeintlich harmlosen Krankheit. Und Sid ist der Einzige, der den Todesvirus nun in sich trägt, also die letzte Krankheit, und gerät damit zwischen alle Fronten. Fronten, das heißt im Fall von Antiviral, die Henna-Geist-Fanatiker, die Schwarzmarkthändler, die Klinik und die Konkurrenten. In der Presse titelte man, wie der Vater, so der Sohn, was ich persönlich mit einem Jein beantworten muss. Brendan Gronbergs Langfilmdebüt aus dem Jahr 2012 ist vordergründig eher ein Thriller und erinnert nur in den stillen Momenten an die Anfangstage und vielleicht in den abgründigen Szenen an die Hochphase des Körperhorrors, den sein Vater etablierte. Ich spreche quasi vom Wechsel des Molekular zum Bodyhorror, also Schiffers zu Videodrom. Was meine ich genau damit? Ich empfand oder empfinde Schiffers zum Beispiel weniger als stereotypen Zombie-Streifen, als vielmehr eine Art innerer Kampf auf molekularer oder mikrokosmischer Ebene. Das autarke Gebäude ist der menschliche Körper, die Etagen und das Inventar übernehmen die Rollen des Organismus und die Menschen stellen die Zellen dar. Der Eindringling ist das Virus und das kommt seinem Zweck nach, eine Verbreitung zu finden, ähnlich wie ein Pilz. Somit kann man Schiffers als Basis für den Körperhorror nennen, der zwar die spätere Fleischphase andeutet, aber noch nicht komplett ausformuliert. Antiviral verbindet nun dieses molekulare Element von Shivers mit dem Körperhorror von Videodrom. In selbigen wird ja auch mit Fremdartigkeit und sexueller Wandlung gespielt. Als Beispiel führt da die vagina-ähnliche Öffnung im Bauchraum von Max an, in der er Videokassetten oder Waffen verstaut. Im Fall von Antiviral wäre es wiederum eine Albtraumsequenz von Sid, in der er mit seiner Viren-Separationsanlage eine Mensch-Maschine-Verbindung eingeht. Ähnlich im Stil von H.R. Gigas Bildern. Darüber hinaus geht aber Brenton noch einen Schritt weiter und schlägt die Brücke zwischen dem Body-Horror des Vaters mit den aktuellen Kernthemen, zum Beispiel ethischer und gesellschaftlicher Verwahrlosung. Das kann man auch gut sehen in Cosmopolis, der 4 Monate vor Antiviral erschien. Brenton verbindet dabei das Virale einer aktuellen Marketingkampagne mit der zum Beispiel in den 90er Jahren aufkommenden Erscheinung der japanischen Verkaufsautomaten mit gebrauchter Teenie-Unterwäsche, der Yellow Press und natürlich der Verarbeitung des Mädcheninteresses am Leben der Kronburg selbst. Und, ganz wichtig, auch der Zerfleischung des väterlichen Werks durch die Filmwissenschaft. Während der Sichtung stellte ich mir permanent die Frage, wo fängt eigentlich das Interesse an einer öffentlichen Person an, wo kippt das Ganze und wird zur Obsession? Und wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Gossip der Klatschpresse, die irgendein Privatleben rücksichtslos auseinandernimmt, und einer wissenschaftlichen Ausarbeitung eines filmischen Werkes zum Beispiel, wo man immer weiter und immer tiefer reingeht und Sachen hineininterpretiert? Man könnte ja zum Beispiel auch den Umgang des Lebenswerks von Regisseur Stanley Kubrick ins Feld führen. Im medizinischen Terminus, passend zum Body Horror, könnte man da Verben anwenden wie obduzieren, autopsieren und sezieren. Kurzum, eine Leichenschau. Ich schweife ab. Doch bevor ich gleich zum Cast komme, möchte ich noch schnell auf die Pro und Kontras von Antiviral eingehen. Besonders die klinischen Settings und das Farbkonzept, was zwischen eigentlich nur Weiß und Schwarz pendelt und mit ein bisschen Rot aufgebrochen wird, fällt sofort ins Auge. Genauso wie die Mischung aus Retrofuturistik und zeitgenössischer Darstellung. Vor allem erstgenannter Punkt findet sich wieder in den Apparaten, die Sid benutzt, oder zum Beispiel in der Promi-Fleischerei, die vom Stil her an die 30er, 40er Jahre angelehnt ist, so ein bisschen wie die italienischen Metzgereien in New York in der Jahrhundertwende, also mit handgemalten Schildern und Uniform und Cappies, was mich wieder zum letztgenannten Aspekt führt, der gegenwärtigen Darstellung, die im krassen Kontrast steht mit ihren Computern und der Unterhaltungselektronik. Das ist auch wiederum das Manko von Antiviral. Die moderne Technik ist schlichtweg für dieses anti-utopische Setting schlecht gealtert. Statt moderner Displays wie in Spielbergs Minority Report sieht man in Antiviral nur große und klobige LCD-TVs, was wahrscheinlich aufs knappe Budget zurückzuführen ist. Die hatten, glaube ich, 2,5 Millionen investiert. Das wirklich Ärgerliche ist jedoch der Plot, der einfach auf eine Gesamtlänge von 110 Minuten gestreckt wird und im Kern zu wenig bietet. Die Exposition, das Worldbuilding, das ist alles nach gut 15 bis 20 Minuten klar und kann dann einfach nur noch wenig überraschen. Ebenso das Rennen mit der Zeit und die ständigen Setwechsel zwischen A, B und C. Man hat ständig das Gefühl, dass der Film eigentlich nach 50 Minuten komplett auserzählt ist. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass es sich ja hier um ein Langfilmdebüt handelt. Deshalb werde ich dann in meiner Gesamtbeurteilung etwas milder ausfallen. Wiederum positiv fiel dann halt der Cast auf. Caleb Landry Jones, einige kennen ihn als Chefredakteur aus Three Billboards. Da spielt seine Rolle als Sid March für einen glaubwürdig und mit wirklich ganzem Körpereinsatz. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es ein guter Einstand in der Rolle als Hauptdarsteller ist. Auch Hannah Geist, verkörpert durch Sarah Gadon, spielt ihre Rolle solide, trotz der spärlichen Screentime. Wenn ihr den Film guckt, wisst ihr, was ich meine. Allerdings ist der Job in Antiviral schon fast von familiärer Natur geprägt. Dieser Kronbergs kleine Muse am Rande, die kann man zum Beispiel in Maps to the Stars, Cosmopolis und Dunkle Begierde sehen. Des Weiteren sollte noch Douglas Smith erwähnt werden, Big Little Lies und Netflix Die Einkreisung und Malcolm McDowell als Dr. Abendriff, zu Deutsch Abendrot, aber zu dem brauche ich jetzt nicht groß ausholen, den kennt man ja. Nun denn mein Fazit. Auch wenn Antiviral als Debüt hier und da hölzern und vereinzelt ein bisschen zu klinisch wirkt, so merkt man doch in jeder Minute die Leidenschaft, die so einer Cronenberg-Produktion innewohnt. Daher kann ich einfach nur eine klare Empfehlung für Brandon Cronenbergs Antiviral aussprechen. Dieses könnt ihr übrigens seit 19. Oktober letzten Jahres dank Bush Media Group als DVD und Blu-ray im Handel erwerben. Einziges Manko, was den Release betrifft, außer einer Trailer-Show wurde auf weiteres Bonusmaterial verzichtet. Obwohl auf der US-Blu-ray ein aufschlussreiches Making-of und ein Audiokommentar zu finden ist. Aber sei es drum, der Film zählt. Der Film, den ich heute vorstellen will, heißt Egal was kommt und ich habe hier die Blu-ray von Bush Media und Alive in der Hand. Und wenn man sich das Cover so anschaut, könnte man meinen, es handelt sich hier um ein Road-Movie. Der Titel ist Egal was kommt, eine Sehnsucht, eine Reise, einmal um die Welt. Wenn man dann aber genauer hinschaut und dann auch liest einen Film von Christian Vogel und sich den Klapptext anguckt, merkt man, oh, es ist eine Dokumentation. Und zwar geht es um einen quasi Aussteiger. Der Christian Vogel ist, wenn ich richtig hingehört habe, Journalist, der sich seinen Kindheitstraum erfüllt und einmal mit dem Motorrad die Welt umrunden möchte und irgendwann diese Entscheidung auch trifft. Die Familie steht hinter ihm, seine neu gewonnene Freundin auch. Das macht es natürlich nicht gerade leichter, aber er wäre nicht mehr zufrieden mit seinem Leben, wenn er es nicht täte. Er ist nur so ein Randmotorradfahrer, also muss sich auch noch ganz schön vorbereiten, präpariert das Bike und fährt halt los. Und man kriegt jetzt hier aufbereitet von ihm selber natürlich 122 Minuten seiner Reise. Da hatten meine Freundin und ich beim Sichten erstmal schon ein bisschen Angst, dass das sich vielleicht etwas zu schnell erschöpft, einfach so eine Doku, aber die hat sich nicht bestätigt, denn das war eine sehr solide Sache. Er fährt halt los, durchquert vor allen Dingen die Länder auf der Nordhalbkugel, die ganzen großen, fängt mit den Staaten an, wechselt dann auf Asien rüber, ist in China, ist in Indien, ist in Pakistan, ist in Russland, hat mal Begleiter, ist aber grundsätzlich alleine unterwegs. Das Ganze ist dramaturgisch schon so ein bisschen aufbereitet wie ein Film. Da merkt man, dass er schon zumindest von der Branche ein bisschen Ahnung hatte. Es hat eine gewisse Dramaturgie, die Geschehnisse seiner Reise passen da auch gut dem, was ihm passiert. Das verläuft natürlich auch nicht unfallfrei. Er gerät an seine Grenzen, sowohl physisch als auch technisch, als auch infrastrukturell oder finanziell. Er ist da gar nicht so gut aufgestellt. Und naja, es gibt halt Orte in Ländern auf dieser Welt, da funktioniert nicht unbedingt die Kreditkarte oder manchmal gibt es auch keinen Strom. Also so die kleinen Sachen, die links und rechts mal kommen. Das Ganze ist natürlich mit wunderbaren Landschaften versehen, die er durchquert. Allerdings muss man sagen, steht er immer logischerweise im Mittelpunkt und die Landschaft ist immer die Dreingabe. Manchmal denkt man sich, na, man hätte sich eigentlich mehr gewünscht. Dann muss man sich natürlich wieder vorstellen, dass es natürlich die Kamera oft auf ihn gerichtet ist und er natürlich während der Motorradfahrt nicht unbedingt Zeit hatte, da wunderbare Aufnahmen links und rechts zu machen. Das Einzige, was uns so ein bisschen negativ aufgefallen war, ist die sehr orchestrale

von, jetzt würde ich fast schon sagen, Frankenstein, aber es geht natürlich eher um Godzilla, auch wenn der andere Herausforderer, wollte ich schon sagen, der halt immer gerne für den Titel genommen wurde, damit es noch brachialer klingt, hier ganz oben ansteht. Frankensteins Höllenbrut, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Für den Nicht-Godzilla-Fan, wo kann man die drei schönen Stücke einordnen und ja, wie findest du den Output insgesamt und vor allen Dingen das, was Anolis uns da beschert, schon seit ein paar Jahren und traditionell auch in sehr hochwertigen und guten Veröffentlichungen auf jeden Fall. Godzilla und generell Kaiju-Filme anderer Art kommen jetzt immer mehr auf Blu-ray-Disc auch heraus. War bislang eher so ein DVD-Ding gewesen, aber auch Anolis drängt jetzt stark auf den Blu-ray-Markt. Und das hat man schon gemerkt, als die Godzilla-Filme in der Kaiju Classic Steelbook Edition herauskamen, die wirklich sehr bizarre Preise heute im Internet erreichen, weil sie wirklich toll aufgemacht sind, mit tollen Booklets, gutem Bildmaterial und auch die Qualität der Filme auf der DVD schon sehr gut ist, gab es da schon hin und wieder Gutscheine in diesen Steelbooks, wo drin stand, dass man sich darum bemüht, die Filme auch auf Blu-ray herauszubringen. Und wenn der Zeitpunkt dann gekommen ist, könne man mit diesem Gutschein, der sich in den Steelbooks befindet, die Blu-ray Amare quasi für einen günstigeren Preis bekommen. Und das ist, wer da Wert legt darauf, eine Blu-ray zu haben, finde ich, ist das eine sehr nette Geste. Jetzt ist es so, dass Godzilla ja aus verschiedenen Epochen besteht, aus dreien bislang, jetzt gibt es ja auch eine neue, aber wir reden von den japanischen Filmen, das ist die Showa-Staffel von 1954 bis 1975, die hat 15 Filme umfasst, danach kam die Heisei-Staffel von 1984 bis 1995 mit 7 Filmen und die Millennium-Staffel, die so denke ich mal auch ein bisschen gepusht durch den amerikanischen Emmerich-Godzilla-Film 1999 begann und bis 2004 6 Filme mit sich brachte. Anolis ist auf die erste Staffel spezialisiert, auf die Showa-Staffel und deckt hier die Mitte und das Ende ab. Denn die ersten beiden Filme, also der klassische Godzilla und Godzillas Rückkehr, sind bei Splendid zu haben, auch auf Blu-ray. In Amaray-Version oder auch in einer Gesamtbox, denn Splendid hat eben diese beiden Filme der Showa-Staffel und auch die letzten 3, glaube ich, oder 4 der Heisei-Staffel in einer Komplettbox mit der Millennium-Staffel. Die Millennium-Staffel, will ich gleich sagen, kann ich überhaupt nicht leiden, weil dort eben auch der Japaner schon den Computer für sich entdeckt hat und auch immer mehr Computereffekte, die nicht wirklich gut gelungen sind, Einzug finden. Zumal es schwierig ist, da ja auch die Godzilla-Filme immer wieder ein bisschen dieselbe Geschichte erzählen, dass es dann auch schnell langweilig wird und man wirklich eher auf die Effekte setzt. Und deshalb ist auch die Heisei-Staffel, die mittlere, immer noch toll, weil bis 95 hat man sich noch sehr viel Mühe gegeben, große Modelleisenbahnplatten in die Luft zu sprengen und alles möglichst noch mit physischen Effekten zu gestalten. Anolis hat hauptsächlich, denke ich, da gebührt ihnen Ehre für die Kaiju Classics Editions. Das ist nicht nur Godzilla, da gibt es auch noch andere Sachen dabei, die wirklich hervorragend aufgemacht sind. Ich habe beispielsweise Frankensteins Höllenbrut, den wir jetzt auch aktuell auf Blu-ray haben, habe ich schon einmal besprochen von Anolis in der Steelbook Edition, kann man bei uns anhören. Und wenn man dieses Book hat, das ist wirklich, erstmal sind die immer sehr, sehr schwer und auch inhaltlich schwer. Es gibt auch tolle Extras. Jetzt muss ich sagen, die Amarays, die Blu-Rays sind da sehr abgespeckt. Also da gibt es jetzt nicht viel Bonusmaterial, eigentlich nur den Trailer. Muss aber dazu sagen, die Bildqualität ist natürlich auch am Ausgangsmaterial ein bisschen geschuldet, aber die Bildqualität ist für die Art Film wirklich gelungen. Das heißt, es gibt manche Szenen, die funktionieren nicht. Das ist dann ein bisschen verschwommen. Das waren sie aber schon auf DVD. Das hat sicherlich auch was mit der Grundlage zu tun, woher das Ganze kommt. Aber ansonsten war ich von der Blu-ray, von der HD-Konvertierung sehr angetan. Und insofern sind diese Filme auch zu empfehlen. Wer sie nämlich noch nicht hat, kann sie jetzt kaufen. Wer jetzt die Kaiju Classics schon hat, wird, denke ich, weniger darauf zurückgreifen. Weil da hat man ja schon das kompakte und wirklich das für Sammler wesentlich attraktivere Produkt erworben, wenn man es schon hat. Und es lohnt sich auch nach wie vor, da nochmal zu gucken, ob man da den einen oder anderen Euro investieren möchte. Man kann auch in den Anolis-Shop gucken. Da kriegt man wahrscheinlich noch die realistischsten Preise. Man kann aber auch für ein Steelbook mal, ich habe sogar schon mal eins für 180 stehen sehen, für Titel, die scheinbar vergriffen sind. Man darf natürlich nicht auslassen, dass der Shin Godzilla kam 2016, der meines Erachtens auch sehr gelungen ist und vielleicht jetzt auch eine neue Staffel ansetzt. Darf ich mal kurz eine totale Noobie-Frage dazwischen stellen? Warum das Frankenstein in den deutschen Titeln? Das ist ja recht populär und zieht sich ja hier mindestens über 3 Filme. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung. Warum ist es nur Effekthascherei, um dem noch was Großes, aha, entgegenzustellen? Oder gibt es diese Person wirklich oder wie kommt's? Das ist insofern richtig, dass es wirklich nur reißerisch ist. Es zieht sich wirklich durch fast alle Godzilla-Titel der Showa-Staffel, aber auch bei anderen Kaiju-Filmen von Die Hai zum Beispiel, komme ich noch gleich zu Gamera, ist es genau das gleiche Konzept gewesen. Gappa, auch so ein Thema, auch der Daimajin mit seinen 3 Teilen hat immer Frankenstein mit im Titel. Es sind immer Frankensteins irgendwas Monster oder irgendwie die angreifen oder verteidigen und sonst was. Das hat ein bisschen was auch von diesem Django-Ding. Das heißt, es gab eigentlich nur 2 Django-Filme, aber es gab noch 50 andere Western, die den Titel Django in sich hatten, um eben Django, diesen harten, knallharten Super-Western, dieses schmutzige Ding noch irgendwie damit noch Profit zu machen. Und dann gab es eben noch Django, einen Sarg voll Blut und Töten war sein täglich Brot, die Bibel war sein Gold und so weiter. Wobei diese Filme nie irgendwas mit Django zu tun hatten. Da fand ich auch, dass es immer naheliegender war. Hier finde ich es halt spannend, warum gerade Frankenstein, man hätte ja auch Werwolf und die Ungeheuer aus dem Meer, aber wahrscheinlich kommt es aus der Richtung, dass sowohl Godzilla als auch seine Gegenspieler oder seine Mitspieler wahrscheinlich ja was eher Unnatürliches sind oder auch aus dem Weltraum ja kommen und dort halt was nicht Gott- oder Naturgemachtes sind und deswegen ähnlich wie Frankenstein, naja, mit künstlich, mit was Künstliches erschaffen haben. Aber das wollte ich halt schon immer mal wissen. Aber die Deutschen waren da ja kreativ in der Zeit, was vom Markten anging. Ich denke, da wäre es interessant, mal einen Menschen von Konstantin-Filmen zu sprechen, die damals ja die meisten Godzilla-Filme in die Kinos gebracht haben in Deutschland. Und Gamera zum Beispiel ist ja so, dass das Geschwistermonster von Godzilla von einem anderen Studio. Godzilla ist von Toho immer gemacht worden, angefangen mit Ishiro Honda, der eben da diese ganze Atombombengeschichte mit Hiroshima und Nagasaki quasi, diese Angst vor dem Krieg und der Gefahr und dem das war immer sehr, ist immer dabei gewesen und ist immer sehr ernst gewesen. Die ersten beiden Godzilla-Filme sind wirklich sehr ernst. Da ist er ja auch noch der Böse, ne? Ja, genau, Godzilla, er ist der Böse, zumindest noch eindeutig im ersten. Und Godzilla hatte dann mal eine kleine Pause. Dann kam der dritte Godzilla gegen King Kong, wo tatsächlich King Kong auch mitspielt. King Kong gab es eben auch wieder später, in späteren Filmen auch im Titel, wobei King Kong gar nicht vorkommt. Und da gibt es diesen einen Roboter, und zwar King Kong, Dämonen aus dem All. Und da wird nämlich der Roboter, der so wie Ant-Man sich vergrößern und verkleinern kann, wird halt einfach in der deutschen Synchro als King Kong bezeichnet, um den Titel zu rechtfertigen. Wobei es nichts, überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Ähnlich auch gesehen in Bava-Filmen, wo auch gerne der Titel Dracula drin vorkommt, obwohl Dracula überhaupt gar nichts mit dem Film zu tun hat und dann aber in der deutschen Synchronfassung irgendeiner Dracula hieß oder so. Und das ist halt das Konzept, was man eben da gefahren hat, um ganz klar einfach nur die niedersten Instinkte anzusprechen. Frankenstein ist so ein Urmonster und wird aber natürlich einem Godzilla nicht gerecht. Und mit der Zeit war es so, dass er auch Godzilla immer netter wurde. Er wurde zum Freund der Kinder, deswegen wurden die Filme auch viel infantiler, viel kitschiger, viel bunter. Und man hat ja in jedem Film versucht, irgendeinen neuen Aspekt einzubringen. Da gab es dann Außerirdische, es gab Agentengeschichten, die um Godzilla rumgebaut wurden. Und man muss ehrlich sagen, wenn man sich jetzt alle Filme nacheinander angucken würde, würde man sagen, um Gottes Willen, was ist das? Man muss sich da ein bisschen Zeit dazwischen lassen, aber sie funktionieren tatsächlich in sich geschlossen. Aber man kann die auch schnell verwechseln, wenn man nicht wirklich ganz, ganz tief drin ist. Ja? Und es gab dann auch Aliens, Roboter und Slapstick, natürlich Mechagodzilla, so eine Geschichten. Das war immer gern bedient. Und natürlich die anderen großen Monster. Und ich möchte nochmal auf Gamera zurückkommen, vom Daihai-Studio, der ein bisschen später gestartet ist. Der Superschildkröte mit 4 Düsenantrieben an ihrem Panzer, die ja auch eine ganze Showa-Staffel geprägt hatten, auch tatsächlich in 80ern und 90ern bis 2000ern tatsächlich auch wieder Fortsetzungen hatte. Gab es da Crossover? Da gab es nie ein Crossover. Ich denke, Toho und Daihai waren sicherlich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen verfeindet, aber zumindest waren sie Konkurrenten. Gerade auf dem Kaiju-Markt, der dann so groß war, ich meine, dann gab es noch Mothra. Natürlich ist das dann eher die ganze Toho-Geschichte und Varan und wie sie alle hießen. Und immer mehr Monster und das Fernsehen kam dazu mit den ganzen super Power Ranger-Geschichten da, sag ich mal jetzt grob. Und man hat sich immer mehr versucht, irgendwas noch krasseres zu finden. Auch Hongkong ist dann in den Markt mit eingestiegen und hat dann auch qualitativ sehr hochwertige Filme gemacht. Also das ist ein riesengroßes Sammelsurium, bei dem man gar nicht richtig durchsehen kann. Aber man kann sagen, dass Anolis wirklich die Kernstücke der späten Showa-Staffel wirklich hervorragend präsentieren. Und eben nicht nur auf dem teuren Markt, das heißt diese Kaiju Classic Steelbook Editions auf DVD, sondern auch später als Amaray-Variante auf DVD veröffentlicht haben und jetzt eben anfangen auf Blu-ray zu veröffentlichen. Ganz auch die hat der Hardboxen-Markt dort, das ist auch unter Filmsammlern, die sich dafür interessieren, sind die Hardboxen sehr beliebt und demnach auch ziemlich kostenintensiv. War ja auch nur in einer begrenzten Stückzahl herausgegeben. Wo man jetzt einen guten Vergleich ziehen kann, ist der Film Befehl aus dem Dunkeln. Der wurde auch bei Anolis veröffentlicht, aber auch bei Marketingfilm als DVD. Und bei Marketing muss ich sagen, ich finde es sehr schade, denn scheinbar hat dort, wer auch immer der Lizenzinhaber ist, noch die Rechte an den ersten Filmen der zweiten Staffel, der Heisei-Staffel. Und die sind immer erschienen wirklich in einer ziemlich grottenschlechten Qualität. Und heute auch noch. Wir reden jetzt von den DVDs, die halt auch schon 10, 15 Jahre alt sind. Da kann das mit Qualität ist, da will ich gar nicht drüber meckern. Aber es werden auch neue Filme von Marketing aufgelegt, wo einfach nichts passt. Da ist die Bildqualität nicht toll. Das ganze Äußere, wo du bei Anolis auch immer die Besinnung hast auf die originalen Filmmotive, Covermotive, die Filmplakate, die wirklich schön bunt sind und sehr, sehr theatralisch gestaltet. Das muss ich sagen, da muss man die Finger weglassen, weil auch Marketingfilm so ein bisschen gerepackt hat auf DVD und ein paar interessante Titel auf den Markt geworfen haben. Aber wirklich, wo ich sage, da war mir das Geld fast schon wieder zu schade gewesen. Und da ist für mich wirklich Anolis führend. Splendid ist qualitativ auch gut vom Bild her, aber das Ganze ringsherum, die Präsentation, lässt ein bisschen zu wünschen übrig, auch wenn die Komplettbox von Splendid mit den Filmen, die sie im Programm haben, zwar sehr abgespeckt ist, aber zumindest schon mal äußerlich vom Cover her ein tolles Design hat. Ein schönes Motiv. Die aktuellen Veröffentlichungen, die wir jetzt gerade hier eigentlich nicht besprechen, sondern einfach nur vorstellen, das ist der 7. Godzilla-Film von 1966, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Godzilla, Ebira and Mothra in one of the most explosive action pictures ever to hit the screen. From the depths of the ocean comes the most terrifying horror of the deep. From within the mountain caves comes the dreaded monster Godzilla. The most titanic battle ever screened when the monster of the deep challenges the mighty Godzilla. Hier haben wir zum Beispiel diese Agentengeschichte mit dabei, so ein bisschen Abenteuerelemente. Und die Monster, die in diesem Film auftreten, sind Godzilla, ja, Mothra und Ebira. Der nächste Film, der auf Blu-ray jetzt Amaray rauskam, ist der 11. Godzilla von 1971, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Und da gibt es nur Godzilla und noch ein ganz andersartiges Monster, und zwar ein Müllmonster. Das passt sehr gut immer in diese, denn es gab nicht nur Atom und so, sondern auch Natur. Und die Umweltverschmutzung waren bei Godzilla wichtige Motive, im Gegensatz zum Kampf von außen, wenn dann Aliens kamen. Out of the polluted waters it came, growing ever more deadly on smog. Only one force dared stand up to its overpowering evil. Godzilla. Godzilla versus the smog monster. Can Godzilla conquer this man-killer? Godzilla versus the smog monster. Und hier steigt ein Monster aus dem Meer heraus, das aus Müll besteht, den die Menschen entsorgt haben, in die Natur, in das Meer. Und gegen dieses Monster muss dann Godzilla kämpfen, was natürlich eigentlich gemein ist, dass Godzilla gewinnt, weil Godzilla gewinnt eigentlich immer. Und dieses Müllmonster ja aber eigentlich eine noch viel belehrendere Rolle spielt als Godzilla selbst. Und ja, aber das ist halt ein Film, wo dann nur zwei auftraten, was ungewöhnlich war, weil eigentlich versuchte man damit immer mehr Monstern natürlich die Kunden ins Kino zu ziehen. Und da kommen wir gleich zum 12. Teil, nämlich der Folgefilm. Im Übrigen hängen die Filme nicht miteinander zusammen großartig, da kann man anfangen und aufhören, wo man möchte. Ich glaube, wenn ich jetzt in meiner Materie ist auf jeden Fall Godzilla 1 und dann Rückkehr des Godzilla ist auf jeden Fall zusammenhängend. Aber jetzt sind wir beim 12. von 72, Frankensteins Höllenbrut mit Godzilla, Ghidorah, ganz wichtig, King Ghidorah, Gigan und Angilas. From beyond the stars come the most fearsome monsters in the galaxy. Only Godzilla stands in their way in Godzilla on Monster Island. Is even Godzilla strong enough to defeat the invaders? Matching unbelievable strength. Exchanging incredible death-dealing rays. Don't miss Godzilla on Monster Island. Rated G. Das heißt, hier haut man noch mal richtig auf die Pauke und es ist auch einer der letzteren Filme. Man sieht auch hier immer wieder, es wird recycelt, es werden Szenen aus vorhergehenden Filmen verwendet, gerade was Zerstörungssachen angeht. Und auch Godzilla bekam nicht mit jedem Film ein neues Monster-Design. Da musste man manchmal über drei Filme in dem gleichen Anzug stecken, also zumindest die armen Herrschaften, die da sich drin bewegen mussten. Und interessant ist zum Beispiel auch bei dem vorhergehenden, bei dem Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, gibt es auch zum Beispiel, hat man versucht, mit Zeichentrickelementen was zu machen. Also man sieht hier, dass man wirklich verschiedenste Schubladen geöffnet hat, um diese Reihe, um dieses Franchise offen zu halten, aber irgendwann war eben leider Schluss. Ich möchte noch 8 Films anmerken als kleines Label, die zum Beispiel auch Daikaiju Waran herausgebracht haben. Viele Sachen werden veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Jörg Buttgereit, der ja in Deutschland als, sag ich mal, als Galionsfigur des Kaiju-Kennertums durchaus berechtigt dort eine Funktion einnimmt. Da ist er also auch immer, es ist auch immer sehr interessant und vor allen Dingen, wenn er aus dem Nähkästchen erzählt und vor allen Dingen auch vor der Kamera zeigt, was er so für tolle Sammlungsstücke hat, da schlägt einem das Herz doch ein bisschen höher. Ich möchte natürlich auch nicht vergessen, dass über Filmjuwelen Alive auch der dritte Godzilla-Teil veröffentlicht wurde, also die Rückkehr des King Kong. Und da hat ein mittlerweile liebgewonnener Kollege, der Dominik Stark, das Booklet dazu geschrieben, das auch sich wirklich sehr gut liest. Das heißt, man setzt bei diesen Kaiju-Filmen schon vermehrt auch darauf, bei den guten Veröffentlichungen, dass man auch einen gewissen Informationsgehalt bekommt. Gebündelt, man kann sich natürlich heute alles auch selber irgendwo zusammensuchen, aber in einer schönen Schriftform zusammengepackt, passt das. Mit dem ganzen Sammelsurium an Monstern müssen wir natürlich auch darauf hinweisen, dass in nicht allzu baldiger Ferne, und zwar am 31. Mai 2019, ein Film in die amerikanischen Kinos kommt und dann ja auch bei uns, und zwar Godzilla King of the Monsters, also die Fortsetzung zu dem Godzilla-Film von Warner und dem dazugehörigen Skull Island, der das so ein bisschen, die so hinarbeiten zu diesem jetzt dritten Teil dieses Franchises, wo dann auch Mothra, Rodan und Ghidorah auftreten. Die Cover-Designs sind wirklich hervorragend gelungen. Allerdings habe ich ein bisschen Angst, weil diese CGI-Sachen mit Kaiju und CGI, da muss man das schon sehr gut machen, dass es nicht zu computerspielmäßig aussieht. Und deswegen bin ich da trotzdem sehr gespannt. Ich fand auch den Godzilla und den Skull Island bei Erstsichtungen gar nicht schlecht, also auch sehr befürwortend für mich. Aber bei der Zweitansicht war ich dann schon sehr, sehr geerdet, sag ich mal. Und ich hoffe, dass mich der zumindest im Kino auch nochmal begeistern wird. Also, was bleibt am Ende zu sagen? Es gibt einen Riesenmarkt mit auch einem deutschen Markt für Kaiju-Filme. Ich habe mir jetzt vor kurzem erst einen wieder bestellt, und zwar den ersten Gamera-Teil aus den 90er Jahren, als man die Reihe dann fortgeführt hat, nachdem Godzilla schon wieder beendet wurde in den 90ern. Auch hervorragend auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Das Label weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt wirklich eine riesige Fülle und man muss aber auch hier ein bisschen gucken, man kann da auch mal ins Klo greifen und eine schlechte VÖ bekommen, aber eines kann ich mit Sicherheit sagen, bei Anolis wird das nicht passieren, weil hier wirklich ein hoher Wert auf das gelegt wird und man merkt auch die Liebe dazu, genauso wie es bei anderen Veröffentlichungen bei ihnen ist, also die haben ja auch den schlichten 50er Jahre US-Horror im Angebot und verschiedenste Sachen, aber auch interessante andere japanische Produktionen. Man kann bei uns mal gucken, es sind einige Anolis-Produktionen oder Releases bei uns besprochen worden. Da lohnt es sich auch mal reinzuhören und auch das Ganze zu erwerben. Ja, also ein Hoch auf Anolis, bitte weiter so. Ich spreche gerne weiterhin über Anolis, ohne dass ich fühle mich auch nicht gekauft. Es ist wirklich es werden hervorragende Produkte hergestellt, die dann wirklich zu hanebüchenden Preisdiskussionen im Netz führen, wofür Anolis selbst erstmal nichts kann. Ist aber sehr spannend, das mal zu beobachten. Und weil wir dieses wunderbare Thema hier haben, biete ich jetzt an, und zwar ein schönes Gewinnspiel, und zwar zwei Filme auf DVD aus dem Hause Anolis, und zwar wird es sein Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster und Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Diese beiden Filme verlosen wir auf DVD, da lasse ich mir noch ein tolles Gewinnspiel-Frägelein einfallen, aber die könnt ihr dann bei uns erstehen und euch ein Bild davon machen, wie toll diese Filme sind. Ich finde sie nämlich klasse, ich gucke sie immer wieder gerne. Sie haben sowas schön Kitschiges. Wie gesagt, die späteren, nicht die ersten beiden, die sind wirklich ziemlich bitter, aber auch sehenswert. Das heißt, die komplette eigentliche Godzilla-Staffeln werden gut abgedeckt durch Anolis und durch Splendid. Und alles, was dazwischen ist, gibt es kleine Labels, die auch hervorragend sind. Aber es gibt eben auch schwarze Schafe. Und ich hoffe, dass eines Tages irgendwie die Lizenzen an Menschen geraten, von den Filmen, die bislang nicht in einer würdigen Präsentation erschienen sind, dass die an Menschen geraten, die damit mehr anfangen können. Und somit schließen wir diesen kleinen Exkurs über Godzilla und über Anolis und freuen uns auf alles, was noch kommt aus dem Kaiju-Universum. Black 47 ist kein Spiel, sondern der relativ neue Film aus dem Hause Ascot Elite vom 14.12.2018 ist dieser erschienen. Er spielt, wie der Titel schon andeutet, im Jahre, allerdings 1847, in Irland. Es ist eine irische Produktion und er hat auch diesen Handlungsort. Es geht um die damalige Hungersnot, die zu dieser Zeit nicht nur Irland oder auch Großbritannien, England fest im Griff hatte, auch das Festlands Europa und im Falle Irlands aber noch ein paar besondere Komponenten hinzukamen, denn die irische Insel war besetzt von den britischen Truppen und dort hat man halt wie auch im Rest der Welt aller Kolonialismus und Imperialismus ordentlich unterdrückt und, sagen wir mal, ausgesaugt und so auch schon das dahindarbende Volk in Irland, die mit der ausbleibenden guten Kartoffelernte sowieso schon gestraft waren, wurden die letzten verbliebenen Lebensmittel noch schön exportiert, sodass die Hungersnot dann ihren Höhepunkt erreichte. Und die Gesellschaft ist halt in Irland ja auch heute noch ein Problem, was sich vor allen Dingen jetzt natürlich in Nordirland abspielt, tief gespalten zwischen Briten, zwischen Iren, zwischen Besatzern, zwischen denen, die sich mit den Besatzern arrangieren, zwischen denen, die opportunieren. Und schlicht und ergreifend zwischen denen, die Geld und was zu essen haben und denen, die es nicht tun. Einer dieser, die sich mit ihren Besatzern, naja, arrangiert haben, ist Martin Freeney. Der war als Legionär irischerseits für die Briten in Afghanistan, kommt halt nach Hause zurück und was muss er feststellen? Die halbe Familie ist tot. Bei weiteren Zwischenfällen stirbt dann auch noch der Rest der Familie und er hat eigentlich nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt, versteht natürlich auch ein bisschen nicht, wie die britischen Besatzer Irland so behandeln können, während er doch mit vielen anderen Iren für die Krone im Rest der Welt gekämpft hat. Und dann geht es ein bisschen weg von dem eigentlich historischen Ansatz zu einem Rachefilm à la Ein Mann sieht Rot. Und am Anfang fragt man sich, wo ist Liam Neeson? Warum spielt er nicht mit? Der Protagonist ist halt ein etwas jüngeren Datums. Das konnte der Liam, auch wenn er es wahrscheinlich beim Casting vorbeigeschaut hat, nicht mehr überzeugen, dass er mit über 60 diesen Söldner spielen kann, der letztendlich einfach nur die meiste Zeit des Films Besatzer abschlachtet. Und da heißt es dann schön auf dem Cover, Rache in ihrer reinsten und brutalsten Form oder entwickelt eine archaische Wut, ein nachwirkender, wunderbar gespielter irischer Thriller. Und da denkt man so gleich so ein bisschen, na, Schottland, Irland, ähnliche Geschichten, ähnliche Probleme. Vielleicht ist das so ein neuer Braveheart, obwohl man schon weiß an der Aufmachung, dass hier ein viel geringeres Budget zur Verfügung gestanden hat und sich das auch dieser Wunsch nach Braveheart 2.0 nicht bewahrheitet. Denn Regisseur Lance Dawley, ein Ire, ist erstens noch relativ jung im Geschäft, hat so ein paar Filme gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der Halo-Effekt, habe ich gemeint, irgendwann schon mal gehört zu haben. In diesem spielte Steven Rea immerhin schon mit, der auch hier in Black 47 mitwirkte, allerdings nicht als Hauptdarsteller. Diesen gibt James Freshwell und als sein Gegenspieler spielt Hugo Weaving mit, der mit ihm gedient hat und ihn später ausfindig machen soll, um für die Besatzer seiner sich zu entledigen, dadurch, dass sie ja doch recht hohe Verluste an ihm haben. Der letztgenannte, da brauche ich jetzt die Filme à la Matrix, Herr der Ringe, Hobbit nicht aufzählen. Der junge Hauptdarsteller hat im Stanford Prison Experiment mitgespielt und hackt. Kein Leben ist sicher, also eher noch am Anfang seiner Karriere stehend. Man merkt dem Film das kleine Budget an. Er hat keine großen Schauplätze, obwohl die Insel an sich ja schon mit ihrer Natur, mit ihrer Kargheit Schauplatz genug ist. Es ist eigentlich eine Masse aus tristen Grau und Schlamm mit so ein paar grünen Sprenklern, die sich natürlich perfekt dem Ton des Films und der Thematik anpasst. Mich hat das immer daran erinnert, eher ein Theaterstück zu sehen, weil jetzt auch nicht so viele handelnde Personen sind, die Schauplätze abgezählt, es alles nur alte Häuser sind, die zum Teil, das fand ich sehr spannend, ich konnte es nicht ganz genau rauskommen, glaube ich, mit Matte Painting, wenn es dann doch mal um eine Stadt ging, verwirklicht wurden, weil das sah nicht so aus, als ob das so ein Computereffekt, wie es ja heute oft genommen wird, für Hintergründe ist, sondern ein sehr stillstehendes, aber sehr dichtes Bild. Da müsste man nochmal nachforschen, ob man das rausbekommt. Das ist auf jeden Fall ein großes Plus, so eine alte Tricktechnik mal wieder angewendet zu sehen. Es werden nicht viele Worte gemacht in dem Film, es werden aber auch nicht so viele Hintergründe da gebracht, deswegen lässt das die Figuren relativ flach, deshalb auch nicht ganz so mitfiebert, wie es jetzt dann bei einem Braveheart gewesen ist. Der Film geht natürlich auch keine, ich weiß nicht, wie lange Braveheart war, aber 3 Stunden. Und er hat natürlich auch keinen Schauspieler vom Charisma eines Mel Gibsons. Hugo Weaving ist ja jetzt auch eher bekannt als jemand, der da so ein bisschen glatte, undurchsichtige Person, aber nicht unbedingt charismatische Typen spielt. Und unser Hauptcharakter, der sich einfach nur dahinmetzelt, ist dann eigentlich auch nicht so der riesige Sympathieträger. Deswegen ergreift einen das nicht so ganz. Und der Film schafft es meiner Meinung nach nicht in die Top-Liga der Filme, die diesen irisch-britischen Konflikt wiedergeben, einzustoßen, wenn man jetzt da an The Wind That Shakes the Barleys erinnert oder The Crying Game oder der von uns in einer Review, damals noch von David, beschriebene 71 hinter feindlichen Linien, natürlich etwas neuerer Thematik oder, was vielleicht zeitlich am ehesten noch anpasst, Michael Collins. Also die spielen da alle noch in einer anderen Liga, man muss aber auch fairerweise sagen, durch diese Budgetrestriktionen. Ansonsten ist das eher was für die leisen Töne und natürlich auch nichts, was sehr erbauend ist aufgrund seiner Thematik. Wer sich davon jetzt nicht abgeschreckt fühlt, der kann auf jeden Fall trotzdem mal einen Blick riskieren. Es sei aber vor allen Dingen auch noch gesagt, dass, wenn hier steht, Rache in ihrer reinsten und brutalsten Form, er trotzdem auch lange nicht so grafisch ist wie ein Braveheart. Dort blendet man eher weg und die Bezeichnung der Pressekollegen, der irische Django Unchained, ist natürlich auch extrem weit hergeholt und tut dem Film an sich auch nichts Gutes, weil er hat nichts mit einem locker flockig sprücheklopfenden Tarantino zu tun. Ganz im Gegenteil, also hier wird nicht geredet und das sind 2 verschiedene Paar Schuhe, aber überzeugt euch selbst. Wo soll man da nur anfangen? Am besten 1950, wobei man auch sagen könnte 1883. Es geht um die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, der unter anderem auch Jekyll and Hyde geschrieben hat. Ein sehr populärer Autor seiner Zeit. Und 1950 kam die Disney-Verfilmung in die Kinos von seinem Roman Die Schatzinsel. Das war der erste komplette Realfilm in abendfüllender Länge und auch noch in Farbe, war auch die erste Farbverfilmung des Stoffs und war natürlich ein großer Hit. Denn Disney wusste immer, was da gemacht werden muss. Hier kann man auch nochmal sagen, hervorragend auch die Matte Paintings im Hintergrund, die wirklich gut gezeichnet sind, wo man eben sieht, dass da auch Zeichentrickkünstler höchstwahrscheinlich mit am Werk waren. Aber es ist natürlich ein Realfilm, echtes Schiff, Kulissen, wunderbare Sache. Muss man sagen, zu Recht ein Klassiker, aber auch mit etwas Schatten, denn der Darsteller des Jungen, also im Roman, ist ja der Jim 17 Jahre alt. In der Disney-Verfilmung oder auch in vielen anderen Verfilmungen ist es auch mal eher ein mehr kindlicher Charakter. In dem Fall gespielt 1950 von Bobby Driscoll, der es nicht lange geschafft hat, der ist 31-jährig an Drogen verstorben, also hat viel Alkohol konsumiert und andere Sachen, weil er einer jenen Kinderstars war, nicht wie Christian Bale, die es geschafft haben, sondern die eben irgendwann abgekackt haben. Aber darum geht es heute gar nicht, um die Schatzinsel von 1950, sondern es geht um die Fortsetzung, die inoffizielle, der Schatz der Korsaren. Dieser Film wurde jüngst veröffentlicht in Deutschland auf DVD. Was haben beide Filme gemeinsam? Disney nicht, denn der zweite Teil wurde nicht mehr von dem Maus-Konzern produziert, aber der Regisseur Byron Haskin hat beide Filme inszeniert. Byron Haskin ist für mich vor allen Dingen bekannt durch Krieg der Welten, also die erste Verfilmung, und Robinson Crusoe vom Mars, auch ein hervorragender Science-Fiction-Film. Der Schatz der Korsaren ist keine Literaturverfilmung, er nutzt lediglich Namen und auch Figuren aus der Vorlage von Stevenson. Natürlich hauptsächlich von Long John Silver, man traut sich den Namen gar nicht schnell auszusprechen, weil dann könnten möglicherweise andere merkwürdige Prominente des Pornogenres dabei rauskommen. Jedenfalls natürlich auch Jim wieder dabei, allerdings gespielt von Kit Taylor. Also da war schon Driscoll schon wieder raus. Der Film ist ein typischer Abenteuer-Piratenfilm und kopiert schon sehr deutlich die Handlung des ersten Teils oder des eigentlichen ersten Teils. Denn diese Fortsetzung ist inoffiziell. Es ist auch ein bisschen Klamauk drin, vor allen Dingen Robert Newton, der hier nochmal ein bisschen mehr auf die Pauke haut, wobei er ja eigentlich als Long John Silver ein recht negativer Charakter ist, der aber so ein bisschen kumpelhaft ist, natürlich auch zum kleinen Jim. Und genauso wie im ersten Teil gibt es die gleichen Entwicklungsphasen auch im zweiten, dass eben man erstmal befreundet ist, dann wieder nicht und dann wieder doch, und eigentlich spiegelt sich das schon sehr. Der Gegner ist diesmal aber nicht irgendwie der Rechtschaffende, also die jagende britische Flotte, sondern in dem Fall ein Pirat namens Mendoza. Aber schlussendlich bleibt Long John Silver trotzdem eine sehr zwiespältige Figur, die eigentlich auch dem sehr Bösen hingezogen ist. Als man den Film drehte, hat man sich gedacht, Mensch, da kann man noch ein bisschen Geld sparen, und hat dann eine TV-Serie ins Leben gerufen, die 26 Episoden lang war, mit den gleichen Darstellern. Man hat also alles in einem Aufwasch gedreht in Australien. Und diese Serie lief dann auch nicht so richtig gut erfolgreich. Aber hier hatte nochmal Robert Newton was zu tun, denn auch er, das ist wieder die Schattenseite, war auch mit dem Alkohol ganz schön gut dabei, war auch ein Spieler und hat seine Kohle versoffen und verjubelt und ist auch nicht weit entfernt von dieser Fortsetzung gestorben. So, und jetzt muss ich Dampf ablassen. Also, folgendes. Ich möchte eigentlich sagen, dass dieser Film aktuell von Alan Smithy Enterprises veröffentlicht wurde, weil man kann, Studio Hamburg lässt sich leider wirklich, ich weiß nicht, wer dort die Endkontrolle macht, aber mit dem sollte man vielleicht nochmal sprechen. Also, es ist wirklich schwierig. Der Film an sich ist solide, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, denn er ist ein gutes Mittelmaß eines Piratenabenteuerfilms. Wenn man aber diesen Film, der durchaus auch eine Fangemeinde haben kann und auch darf, aus Kindheitserinnerungen, was auch immer, eine Fanbase hat, dann kann man das nicht machen. Diese Veröffentlichung ist wirklich rabenhaft, muss man einfach sagen. Der Film ist auf DVD released worden und man hat sich hier keinerlei Mühe gegeben, in irgendeiner Art und Weise das Bild zu restaurieren. Und es lag auch kein Master oder sonst was zugrunde wahrscheinlich, was nur irgendwie eine vernünftige Qualität gegeben hätte. Es geht hier nicht um Blu-ray und DVD-Qualitätsunterschiede. Es gibt auch alte DVDs, die haben eine gute Bildqualität. Hier sind wir weit davon entfernt. Diese Veröffentlichung 2018, wenn man bedenkt, was für Klassiker heutzutage auf den Markt kommen, in der Superqualität, dann kann ich das hier nicht verstehen. Diese Veröffentlichung hat keine Liebe widerfahren. Der Ton passt zum Beispiel in der deutschen Spur nicht synchron auf die Lippenbewegungen. Da fehlen Sekunden dazwischen teilweise. Das ist hanebüchend. Die englische Tonspur sitzt. Und es gibt auch noch drei weitere Sprachen, scheint bei dieser Firma sehr, sehr beliebt zu sein. Es gibt immer, man wirbt damit, 4 oder 5 Sprachen auf dem Film zu haben. Das bringt aber nichts, wenn dadurch der Speicherplatz für andere Sachen, wesentlich unwesentlichere Sachen wie eine Bildqualität, quasi wegfällt. Und das reicht ja noch nicht, muss man noch sagen. Es gibt ein Faltblatt, da will man wieder ein bisschen Gimmick geben, was Haptisches. Aber leider ist dieses Faltblatt auch so beschämend, dass man sagen muss, wenn man schlägt es auf, es sind 2 Seiten. Es gibt eine auf der einen Seite eine kleine Biografie zu Robert Newton, aber es steht da das Leben von Robert Newton, das hier jüngst 1934 endet, einfach so abrupt. Also wir sind noch weit entfernt von seiner ganz großen Karriere. Und auf der anderen Seite gibt es einen großen Teil des Wikipedia-Inhaltsauszuges. Ja, also leider auch hier, ich weiß nicht mal, warum man das noch gemacht hat. Das ist fast schon lustig, muss ich sagen. Und leider, ich mache noch ein bisschen weiter, weil es einfach so wunderbar ist. Folgendes. Und das hat jetzt nichts unbedingt mit Studio Hamburg zu tun, aber sie haben sich entschieden, es drauf zu schreiben. Zum Beispiel steht drauf, also erstmals mit der deutschen Kinosynchronfassung. Ja, wenn man das damit bewirbt, sollte die aber auch irgendwie ein bisschen passen in den Film. Ja? Es gibt keinen besseren Seeräuberfilm mit Robert Newton. Steht hier drauf, hat angeblich gesagt RTL2/TV-Spielfilm, wie auch immer die beiden zusammen agieren. Okay, ich gebe zu, es gibt 4 Filme in der Karriere von Robert Newton, in denen er sowas Ähnliches gespielt hat wie ein Seeräuber oder ein Seeräuber. Und dazu gehört die Schatzinsel und eben diese inoffizielle Fortsetzung. Des Weiteren noch ein früher Film von Hitchcock und Blackbeard, der aber auch im Fahrwasser von die Schatzinsel entstand 1952. Und wenn ich jetzt, eigentlich sind es dann nur 3 wirkliche Seeräuberfilme und von diesen ist dieser leider nicht der beste, sondern leider der schlechteste. Ohne den Film jetzt ganz schlecht machen zu wollen, es gibt wesentlich schlechtere Filme, aber trotzdem ist das eine sehr schwierige Beschreibung. Ich kann jetzt wieder mal das hervorragende Beispiel Expendables 3 bringen, an dieser Stelle. Also, der Film an sich kann gefallen, aber nicht so. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und den sich anschaut, der wird ihn nicht mögen, weil alles andere ringsherum nicht stimmt. Man sieht teilweise auch Special Effects, nicht? Das Bild ist verschwommen und verpixelt. Das ist wirklich, also sowas ist mir lange nicht untergekommen. Ich habe von Studio Hamburg schon wesentlich Besseres gesehen. Mittlerweile ist man ja auch da bei der Blu-ray mittlerweile angekommen. Ich kann mich noch erinnern an Die Jungfrau und das Ungeheuer, das war eine auf Blu-ray eine tadellose Veröffentlichung, aber das hier, tut mir leid, kann ich mit keinem guten Wort bewerben. These movies and many more are available at your local video store. From the director who brought you Smokey and the Bandit, Hooper, Cannonball Run, comes the ultimate spectacle. Megaforce, an elite compact fighting unit armed with the most sophisticated weapons ever seen on a movie screen. The mission, to preserve freedom and justice and battle the forces of evil. The good guys always win, even in the 80s. Megaforce. Wir haben für die erste Filmbesprechung, die etwas tiefer einsteigen soll, des neuen Sendungsformates Megaforce auserkoren. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich war es nicht. Der Film, der 1982 das Kinolicht der Welt erblickte und von mir vor ungefähr ein paar Stunden das erste Mal gesichtet wurde, um jetzt hier überhaupt ein bisschen mitreden zu können. Und Benedikt erzählt euch jetzt, mit welchem Geld der Film vor allen Dingen produziert wurde und wo es dann hinfloss. Wer den Film Megaforce jetzt nicht kennt, der wird diese ganze Information erstmal nicht so wichtig empfinden, aber vielleicht steigen wir tatsächlich da mal ein. Und zwar Raymond Chow, der auch federführend bei Golden Harvest war, also das legendäre Hongkong-Filmstudio, wo auch Jackie Chan eigentlich fast ausschließlich gearbeitet hat und ihm auch einen großen Geldsegen bereitet hat, war auch immer wieder darauf bedacht, auf den westlichen Markt zu drängen. Und das hat man dann in den 80ern, Anfang der 80er versucht, mit einem 50 Millionen Dollar Paket, so heißt es, und hat mehrere Filme mitproduziert und darunter findet sich zum Beispiel High Road to China, Höllenjagd bis ans Ende der Welt mit Tom Selleck, The Protector mit Jackie Chan, das war sein zweiter Versuch in den USA, der ebenfalls missglückte. Der Film wurde inszeniert von James Clickenhaus und wer James Clickenhaus kennt, das sind halt wirklich ziemlich blutrünstige Actionfilme und das passte ja mal so gar nicht mit Jackie Chan zusammen. Ich kann empfehlen, Protector ist ein guter 80er Actionfilm und Jackie Chans definitiv brutalster Film überhaupt, also mit Blutfontänen und wirklich ziemlich fiesen Sachen. Ein sehr merkwürdiger Film und Jackie Chan mag den Film auch nicht. Gab auch in einer extra geschnittenen Fassung in Hongkong, ungeschnittenen Fassung ins Kino. Auf jeden Fall eben wollte man da auch seinen eigenen Mann auf den westlichen Markt bringen, eben diesmal ohne Erfolg. Daraus rührte übrigens auch noch diese ganze Auf dem Highway ist die Hölle los, wo Raymond Chow auch seine Finger mit im Spiel hatte und auch Jackie Chan promoten wollte. Und der bekannteste Film ist dann eben Blade Runner, der da auch mit finanziert wurde. Und eben der Film, über den wir jetzt sprechen, und zwar Megaforce. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, 50 Millionen Dollar Paket, ja, für 4 Filme. Und allein Megaforce soll 20 Millionen davon gekostet haben. Das sagt das Internet und das sagen auch vereinzelte Zeitzeugen. Und jetzt kommen wir mal zur Qualität des Films. Wenn man sagt 20 Millionen Dollar, das war damals High Budget. Wollen wir jetzt noch was zur Story sagen mit einem Satz oder gleich zur Qualität? Ich glaube, zur Qualität. Die Story ist ja schwierig, weil ich habe den Film zweimal gesehen. Und ich weiß nicht, worum es geht. Also es ist eine futuristisch anmutende Weltpolizei. Im Übrigen haben auch Trey Parker und Matt Stone mal gesagt, dass Team America auf diesem Film beruht ein bisschen. Zumindest haben sie sich da Inspiration geholt und die beiden lieben den Film auch nach eigenen Angaben. Und Megaforce ist einfach so eine Truppe von ja, Beachy-Suits tragenden Supertypen, die mit allen möglichen militärischen Super-Gadgets, G.I. Joe fällt mir auch immer ein, mit so einer Untergrundbasis und alles, überall Wasser, Luft und wohl Wasser gibt's da nicht jetzt, aber mit dem feinsten Hightech-Kram die bösen Menschen dieser Welt in die Knie zwingen und große Diktatoren und andere Menschen bekämpfen, die dieser Welt nichts Gutes wollen. Es ist genau, es ist quasi so eine Vereinte Nationen-Armee aus 60 Mann oder so, die da die Speerspitze bilden, und damit auch jeder weiß, wo jeder herkommt, hat jeder sein Landeswappen auf dem Arm, außer der Protagonist Dallas, der darf auch noch in 1982 mit der Südstaatenflagge rumrennen. Da merkt man auch so ein bisschen, was damals Phase war, allgemein von der Schwingung her in Amerika. Es ging ja aus den etwas linkeren 60er und 70er Jahren wieder zu unter Ronald Reagan, dann später zu dem harten wirtschaftlichen Kurs, alles ein bisschen reaktionärer, was ja auch sich in dem ganzen Actionfilm widerspiegelte. Und auch die deutsche Synchro und auch der Ton des Films verhehlt ja nicht, was er sein will. Action mit einer klaren Schwarz-Weiß-Kategorisierung von Gut und Böse, was du ansprachst, das ist da irgendein erdachtes Land, was aber sehr an Kuba oder irgendwas Südamerikanisches erinnert. Dort ein Feind, der immer darauf wartet, zuzuschlagen und von dem die befreite liberale Welt sich bedroht fühlt. Viel mehr gibt's, glaube ich, auch nicht zu aber sagen zum ganz, Inhalt. Ganz so schwarz-weiß ist es dann ja doch nicht, denn Dallas und der Diktator sind ja dann irgendwie auf einmal Kumpels vergangener Zeiten und lachen auch mal gemeinsam miteinander. Ich habe da einige Sachen. Man kennt sich halt. Ja, ja, irgendwie. Also ich war tatsächlich dann so irgendwann an dem Punkt, wo ich so, Moment, wieso, was ist da jetzt los? Und die deutsche Synchro, da sagst du auch schon, die ist auch natürlich schön chauvinistisch und da gibt's da auch noch so eine One-Liner wie aus einer Brand-Synchro, also darf ich dir einen kredenzen? Ja, bitte, bitte. Ich brauche technische Hilfe. Mein Armaturenbrett sieht aus wie ein Puff, der zu mir zuwegt und sagt, komm rein. Und solche Karlauer, ist es von Brand gewesen? Also ich fand, das war 1:1 die gleichen Sprecher, die auch alles mögliche an Bud Spencer und Terence Hill Filme vertont haben und alle möglichen Action. Also da nimmt sich's, glaube ich, überhaupt nicht viel, wenn es tatsächlich eine andere Verantwortung gewesen ist. Ich hatte vor kurzem ein Interview gehört mit David Nathan, der so ein bisschen über seinen Werdegang gesprochen hat. Und in der Zeit, in den 80ern und 90er Jahren, also da gab es wirklich nur eine Handvoll Leute, so ungefähr so 20 Männer und 5 Frauen. Und die haben wirklich alles besprochen, also synchronmäßig. Film, Hörspiel, alles. Und das ist dann erst mit der quasi Öffnung zum mit dem quasi Ostmarkt, mit der Wende ist das erst quasi geendet und dann wurden große Studios aufgemacht und so weiter. Aber ansonsten war das halt relativ übersichtlich, sagen wir es mal so. Wir haben über die Bee Gees gesprochen. Kommen wir mal zum ein bisschen zum Production Design auch, vor allen Dingen jetzt zum Kostümdesign. Denn die Anzüge, die die Herrschaften im Dienste tragen, der Megaforce, also wirklich, die, auch die Frisuren, es ist alles, ich musste immer an so ein Musikvideo von den Bee Gees denken, wie die da in ihren Haut hängen, Klötenquetschern da durch die Gegend schlawenzeln. Und diese wurden nicht von einer Person getitelt, wie das man so kennt aus dem Film, Kostüms Design by oder so, sondern wurde hier die Firma nicht angegeben. Die Firma Mattel hat dort designt und sicherlich, ja, was heißt aus gutem Grund, Mattel hat natürlich auch als, da zeigt sich eben, dass man natürlich auch auf den ganzen Modell- und Spielzeugmarkt sich ausbreiten wollte. Denn wenn eines definitiv vorkommt in Megaforce, sind es viele merkwürdige Fahrzeuge, Motorräder mit Raketen dran. Ich musste da auch immer wieder an Delta Force denken, da haben die nämlich auch immer diese vier Raketenwerfer da am Motorrad dran. Es gibt Panzer, es gibt Buggies, vollgepanzert mit aller möglicher Technik. Die wird auch hart eingesetzt, auch in sehr unethischen Momenten, wo man einfach irgendein Dorf überfällt als eigentlich Guter und eigentlich gar nicht weiß, warum man da angreift und ein ganzes Dorf niederwälzt. Und diese ganzen Fahrzeuge könnte man den Verdacht haben, dass sie einen Großteil des Budgets gefressen haben, denn jetzt sind wir nochmal kurz beim Budget. $20 Millionen soll der Film gekostet haben. Wir haben mal Vergleiche gezogen aus der gleichen Zeit, was denn Filme so gekostet haben. Man könnte sagen, Megaforce hat schon den Tonus eines B-Films. Definitiv. Er sieht aber wahnsinnig geil aus. Das heißt, man sieht, wo die Kohle verbraten wurde schon. Also die Aufnahmen sind alle toll. 20 Millionen. So, Max, und wie viel hatte jetzt nochmal Indiana Jones, der erste, Raiders of the Lost Ark gekostet? 18, hatten wir gesagt. Oder 18 so. Millionen Dollar. Klein wenig mehr wieder eingespielt, ne? Das wäre vielleicht mal ein toller Filmabend, sich Raiders of The Lost Ark anzuschauen und danach Megaforce und dann mal seine Schlüsse zu ziehen. Man muss auch sagen, einer der beiden Filme hat eine IMDb-Wertung von 3,5. Also das widerspiegelt sich jetzt nicht unbedingt am Budget. Warum ist das denn so, dass viele Leute den nicht mögen? Also das Erste, was mir schon mal auffiel, dass es eine Menge Geld war, die man dort in Infrastruktur reingesteckt hat, ohne irgendeinen zugkräftigen Menschen zu haben, meiner Meinung nach, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Na klar, kann man ein bisschen gucken, wo die alle mitgewirkt haben. Der Barry Bostwick oder der Michael Beck oder der Gegenspieler Henry Silver. Aber das war jetzt nie A-Liga gewesen. Und das, denke ich, vielleicht schon der größte Fehler, dort jetzt nicht mal jemanden zugkräftigeren reingesteckt zu haben. Naja, ich meine, als Regisseur ist ja Hal Needham zu erwähnen. Sein Debüt war ein ausgekochtes Schlitzohr. Da sieht man auch, woher das kommt. Er ist eigentlich ein Stunt-Typ. Also er hat Stunts gemacht, Zeit seines Lebens in der Traumfabrik. Und hat viele Autofilme gemacht. Eben auch auf dem Highway ist die Hölle los. Also Cannonball Run. Quasi Burt Reynolds Haus- und Hof-Regisseur gewesen. Auch später noch in seinen Reynolds späteren Jahren hat er dann noch dort vieles inszeniert. Man darf aber auch den frühen Schwarzenegger-Auftritt in Cactus Jack eben nicht vergessen. Also ich denke, Hal Needham, ich bin kein Freund von diesen Cannonball Run-Filmen, weil ich diese Komik auch nicht teile und auch ein ausgekochtes Schlitzer, muss ich zugeben, habe ich noch nie gesehen. Aber Hal Needham ist halt sicherlich ein guter Action-Regisseur, klar, der Mann macht Stunts, aber eben alles, was dazwischen ist, auch ein Action-Film kann ein nicht unbedingt ein gutes Drehbuch haben, aber ich finde, wenn ich den Vergleich ziehe zu Rambo 2 zum Beispiel, der dann etwas später kam, der ja auch total stupide Gewalt zeigt und auch verherrlicht, möchte man sagen, ist es dennoch immer noch ein Unterschied zwischen den beiden Filmen, denn auch Rambo 2 wird auch gerne als B-Film betrachtet, obwohl er ja eine A-Produktion war. Wobei das ja eigentlich auch auf Megaforce zutrifft, dass er eigentlich eine A-Produktion ist, der zu einem B-Film geworden ist. Das Spannende an Megaforce, auch jetzt im Vergleich zu Rambo 2 und in Bezug auf Gewalt, dadurch, dass man ja so eine Marketingstrategie hatte, das als Spielzeug rauszubringen, ist es natürlich auch ein Film mit Explosion, aber du siehst ja keinen einzigen Menschen in dem Sinne in diesem Film sterben, dass ihm was passiert, und das haben der Regisseur und auch die Darsteller, Hauptdarsteller Barry Bostwick, auch gesagt. Es war auch das Ansinnen, hier etwas sehr Kriegerisches, sehr gut aussehen zu lassen, was man ja vielen 80er-Jahre-Filmen vorwerfen muss, diese Werbung fürs Militär, nachdem ja Krieg so leider aus Sicht der Streitkräfte mit dem Vietnamkrieg so ein bisschen in Verruf geraten war, als die Leute dann erstmals so ein bisschen auch live und durchs Fernsehen gesehen haben, das ist eigentlich eine ziemlich dreckige Angelegenheit. hat man das Gefühl, dass das auch die Medien, auch der Film wieder ein bisschen salonfähiger machten und dann diese ganzen heroischen Action-Geschichten, du hast vorhin schon Chuck Norris genannt, die das einfach wie eine wildes Abenteuer aussehen lassen, ohne dass man sich dabei mal einen Kratzer zuziehen könnte. Und das Schlimmste, was hier einem auch passiert, dass der Held mal abstürzt, wollte ich gerade sagen, oder stürzt mit seinem Motorrad, aber da wird niemand verwundet und deswegen hat es mich auch so sehr dran erinnert und wahrscheinlich auch als Blaupause für diese 80er Jahre Serien gedient. A-Team, also das Art mit A-Team, da wird auch viel geschossen, viel gebaut, viel Technik, viel gemacht, aber dass da mal jemand offensichtlich gestorben ist, war da auch noch nie, auch so ein bisschen, auch so Knight Rider und so, also alles so Action, schon knackig, aber eigentlich ab null Jahren zu genießen, weil die Amerikaner haben es ja da eh nicht so, was Gewalt angeht und genau für ein breites Publikum bestimmt. Zu den Darstellern, die gar nicht so bekannt sind, ich habe bei dem Barry Bostwick die ganze Zeit überlegt, woher ich den schon mal gesehen habe und dann kam es so, dass das ja der Bürgermeister von Spin City, Chaos City gewesen ist, halt irgendwie 20 Jahre später und vorher auch eher so im B-Film, irgendwie Rocky Horror Picture Show hat er noch mitgemacht, aber halt nicht der zugkräftige Star, wie ich mir erwartet hätte bei so einem Budget und vielleicht dann, wie gesagt, schon auch der Grund, warum das Ding so gescheitert ist. Da ist der Henry Silver als Gegenspieler fast schon der charismatischere Bösewicht, der auch in ganz vielen Rollen dort inne hatte. Mir fiel jetzt auch hier der Alligator von Louis Teague und The Boss, hat ja auch ganz viel im europäischen Kino, im italienischen und französischen Kino mitgewirkt und dort immer wieder die gleiche Rolle gespielt, die aber dann relativ gut. Ansonsten kaum was Bekanntes dabei an Leuten, die mitwirken. Oder hast du noch jemand gefunden? Nein, nicht direkt. Ich würde jetzt gleich darauf eingehen, dass Megaforce eben auch ein Heavy-Metal-Film ist, wie ich es gern sage. Es wird dort wahnsinnig viel schwere Technik aufgefahren, wie du schon sagtest, und zwar hier in Form von zum Beispiel Flugzeugen, in Form von Flugzeugen und solche, die man als Helikopter bezeichnet. Mich hat das noch nie so bewusst gestoßen. Es gibt diesen riesigen Helikopter mit zwei Rotorblättern dort. Und der ist in diesem Bild, man denkt, wie das wirkt so riesig auf einen. Und immer, man sieht, dieses Gerät ist so krass abgefilmt, immer genau, dass es im Bild ist, dass man kaum Hintergrund hat. Und denkt sich so, wie groß, hauchhoch muss eigentlich dieser Helikopter sein? Und dann eben diese Szenen, wo ich vermute, dass auch sehr viel Geld ins Land geronnen ist, dass man dort eben die Frachtflugzeuge, die dort landen und starten in der Wüste, was wirklich hervorragend abgefilmt ist. Das ist wirklich wie ein Naturfilm über Flugzeuge. Ja. Diese schweren Maschinen, die sind dort wirklich hoch und runter geflogen und das sind Militärdinger und prinzipiell ist ja das Militär gerne bereit, sowas zu stellen und auch dafür zu finanzieren, aber ich glaube, dass das auch eine große Stange Geld gekostet haben wird, weil man muss ja immer noch überlegen, wo sind jetzt diese 20 Millionen Dollar hin verschwunden, wenn es vergleichbare Filme gibt, die weniger gekostet haben oder nur unwesentlich mehr. Wir können jetzt nochmal Blade Runner nennen mit 28 Millionen Dollar, wo ja wesentlich mehr Special Effects drin sind. Special Effects gibt's natürlich auch bei Megaforce, Matte Painting auch einige Sachen, zum Beispiel die Höhle von denen, aber halt auch sehr eher Pyro-Effekte, die glaube ich damals einfach spottbillig waren, weil die gab's irgendwie überall in wirklich schöner Ausführung. Da gab's auch irgendeine neue Technik, die der Film relativ initial angewandt hat, ja, Introvision heißt das, wo Darsteller auch erstmals so nicht in Sets laufen konnten, sondern auch in Fotografien rein, wo man sich natürlich vieles erleichtern konnte, was glaube ich hinten raus bei der Szene, wo er dann, wir spoilern jetzt ganz hart, mit seinem Motorrad lang fliegt. Eine Sternstunde der Computereffekte, ja, muss man ernsthaft sagen. Frühen. Ja. Wir haben ein paar Wiedererkennungswerte gefunden in Filmen der Neuzeit, die da einige Szenen referenzieren. Du wolltest das. Ja, das stimmt. Und zwar ist den Tobe als Ersten so aufgefallen und ich dachte mir, warum ist dir das nicht aufgefallen, weil das wirklich so eine prägnante Szene ist. Es gibt einen Moment, da reihen sich einige dieser Supermotorräder nebeneinander und fahren Seite an Seite, ich weiß nicht, sind vielleicht 20, ich schätze jetzt mal 20 Motorräder nebeneinander durch die sonnige Wüste, so ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung, tolle Farben und die fahren da und fahren wahrscheinlich auf die Schlacht zu, ja. Und dann, um das Ganze noch etwas aufzupeppen und natürlich um besser getarnt zu sein, zündet man Farbrauchbomben, die dann eben einen wunderbaren, man kann sagen, Regenbogen ergeben, der sich hinter diesen Motorrädern herzieht. Und diese Szene ist wirklich, wirklich hervorragend eingefangen. Das ist wirklich ein Gemälde. Und diese Szene ist auch zu entdecken, es ist der einzige Grund vermutlich, warum der Film überhaupt gedreht wurde, und zwar ist das Last Jedi, der Star Wars Film, der zweite aus der neuen Trilogie, wo genau diese Szene auch existiert, wo die mit diesen klapprigen Speedern aus der sicheren Festung auf die großen Maschinen des Imperiums da hinzufahren, um so ein letztes Gefecht so anzustimmen, und wo ja auch rötliche, durch den Sand aufgewirbelte rötliche Fäden sich hinter den Flugmaschinen herziehen. Und auch wenn es hier nur einfarbig hergeht, so ist dennoch eine Referenz zu erkennen. Genau, ich habe mich auch zum Teil mal kurz an Sicario 2 erinnert, nämlich bei der Grundkonstellation, den ihr ja auch besprochen hattet, wenn es darum geht, dass eine kaum legitimierte Spezialeinheit, die irgendwo operiert, in Ländern mit Schurken an der Macht, die Drecksarbeit macht, so lange, bis ihnen ein gewisser Fehler unterliegt, es zu hohe Kreise schlägt und diese dann sehr abrupt fallen gelassen wird und dann auf sich alleine gestellt ist. Also das ist so ungefähr das Gleiche wie von in dem uns besprochenen Soldado auch. Die guten Leute sind immer die Gewinner, auch in den 80er Jahren. Und vor allem auch an der Kinokasse, oder nicht? Und was auch sehr gut auf das Jahrzehnt zutrifft und auf den Spirit des Kapitalismus, des anziehenden Kapitalismus, ist ein schönes Zitat. In den 70er Jahren konnte man noch idealistischer sein. Heute ist das zu teuer. Das fasst, glaube ich, die filmische Entwicklung, jetzt mal unabhängig von Megaforce, relativ gut zusammen. Es ging nur noch ums Geld, was dann hier weitestgehend weg gewesen ist. Trotzdem eine Sehempfehlung von uns? Ja, schon. Also es ist einer der langweiligsten guten Filme, die es gibt, weil der Film einfach, er ist einfach unglaublich. Ich habe es auch gemerkt, bei der Zweitansicht lässt er nach. Also diese Wow-Sachen, wie ist das nur möglich? Wie konnte man sowas nur machen? Auch im Hinblick auf dieses Produktionsvolumen muss an der Stelle nochmal sagen, eben das variiert, aber der Film hat so zwischen 3 und 5 Millionen Dollar im US-Kino eingespielt. Auf dem weltweiten Markt habe ich da keine Zahl gefunden. Es war auf jeden Fall als Flop zu werten, das Ganze. Wie so ziemlich, glaube ich, alle Projekte aus diesem 50 Millionen Dollar Pot, egal ob jetzt die Filme gut oder schlecht waren, weil Blade Runner war ja auch nicht so erfolgreich. Damals, wenn man eben weiß, was eigentlich hinter dem Film steckt, ist es einfach nur unglaublicher, diesen Film zu erleben, mit diesem Wissen, was man eigentlich dort gemacht hat. Ja, und deshalb finde ich, ist der Film ist historisch relevant. So, das sage ich jetzt. Ich würde noch hinzufügen, geht auf die Arte Mediathek und dort findet ihr nochmal so eine Art kleines Mini-Making-of 180 Jahre nach Megaforce, wo Boswick schon als stämmiger alter Mann zu einem Fan-Treffen geht und dort Leute kennenlernt, die original Motorräder in ihrem Besitz wissen. Das ist sehr, sehr skurril. Es ist ein Bier- und Chips-Film, definitiv. Er macht Laune. Also auf jeden Fall, wenn man 3/8 im Kessel hat. Er ist besser als jede Asylum-Produktion. Ja, und hat auch einen höheren Unterhaltungswert. Also Asylum gilt nie, weil Asylum nie Wert auf Technik gelegt hat, Effekte. Deshalb, ist effektmäßig besser als Expendables 3. Wesentlich besser, auch wesentlich besser als viele andere. Wesentlich besser als Avengers 3. Ja? Von Effekten her lohnt sich das. Es wirkt wirklich, es gibt Explosionen an Mass. Also es ist wirklich ein hervorragender Actionfilm mit völlig durchgeknallten Typen und merkwürdigen Dialogen. Und ja, die Bee Gees, immer wieder die Bee Gees. Und so geht Megaforce ein in die Annalen und vor allen Dingen auch in unsere, abschließend jetzt in unsere erste Show im neuen Jahr und im neuen Gewand. Und nehmt mit diese Informationen und versucht diesen Film irgendwo zu bekommen. Momentan ist da der deutsche Markt ziemlich dünn bzw. geschlossen. Es gibt eine DVD aus den Staaten, die ziemlich kümmerlich aussieht, und es gibt ein komplett remastertes, restaurierte Blu-ray aus Japan. Tatsächlich mit englischer Tonspur und allem drum und dran. Ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Label hier irgendwie schafft, das Ding auf einer Box rauszubringen. Ja, genau, Ivo. Wie wär's denn? So, Gruß nach Anolis. Auch wenn das nicht ganz euer Metier ist, aber das wäre doch was. Genau, also schließen wir ab mit diesem hervorragenden Trash. Seht ihn euch an, wenn ihr könnt. Wenn nicht, wartet gebannt drauf. Und vor allen Dingen auch auf unsere nächste Sendung in 14 Tagen.